Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Das wäre ein guter Einstieg. Der Mackie hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Oh, dann bin ich jetzt der Zweite, dann bin ich der Daniel. Und als Premiere im Plauschangriff. Oh, der Tim. Ja, es müsste doch die Premiere im Plauschangriff sein. Ja, natürlich. Sein. Ja, das, Alter. Das ist die Premiere. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dich zu uns zu gesellen, Tim. Weil heute haben wir ein ganz spezielles Thema angeplant, nicht Howard Carpendale, der uns gerade visuell zumindest beglückt. Ich glaube, ich mache den Ton ein bisschen leiser. Oder lauter. Aber jetzt redet der nur Howard Carpendale. Oh, der ist aber schon ein bisschen älter. Guck mal, da ist der Betonhelm ist schon ein bisschen. Habt ihr das gesehen, wo er bei Wetten, das war? Und wie er Lanz voll abgezogen hat mit dem Kugelweitwurf? Achso, ich dachte, du meinst Lanz mit der Kugel. Nee, habe ich leider. Habe ich leider auch nicht gesehen. Howard Carpendale gegen Lanz Kugelstoßen, weil Howard Carpendale war ja früher erfolgreicher Kugelstoßer. Ah, okay. Und ja. In Südafrika? In Südafrika natürlich, ja. Ja, wo denn sonst? Unterland des Kugelstoßens. Ja, da ist ja auch die Gravitation. Und dann gab es einen großen Eklat. Der kommt aus Südafrika, ja. Und dann gab es einen großen Eklat, weil Lanz eigentlich ein Stückchen weitergeschmissen hat, aber Lanz dann dem Publikum verkaufen wollte, Howard hat gewonnen und hier, ihr habt die Reise gewonnen und so. Ach, aber also wenn es etwas Schlimmeres als Lanz an sich gibt, ist es ein gönnerhafter Lanz. Ja. Ein wenig. Aber ey, wir sind mittendrin im Howard Carpendale Podcast, auf jeden Fall. Was ein geiles Musikvideo. Er steht mit einem Anzug, Marke, Teppichverkäufe. Achte mal auf den Typen über links von seiner Schulter, den Gesichtsausdruck mit dem Hemd. Ey, das ist Dimitri. Sieht der aus von dem YouTube-Video. Ich hätte jetzt gesagt, Eddie Munster. Na, Problem ja. Das ist eigentlich schon gut. Oh, und James Hunt hier als Rennfahrer. Oh ja, Howard, oh geil. Heiß wie Feuer, 1978. Ah, das ist alles schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Letztens erst wieder eins von den Dimitri-Videos gesehen mit der FDP. So, Dimitri hört, dass die FDP jetzt unter der 5%-Hürde ist. Dann ist so schön. Okay. Ja, aber wie schon der Til Schweiger-Plauschangriff, auch der Howard Carpendale-Plauschangriff musste einfach mal sein. Ja. Es wurde ja verlangt. Ein lang gehegter Wunsch, muss ich mal sagen. So. Ja, ey, absolut. Wir haben uns gar nicht getraut, ihn auszusprechen. Aber es sind eben die klassischen Themen, die immer wieder mal zurückkommen. So Resident Evil, Bruce Willis, Howard Carpendale. Ja. Das ist eigentlich, obwohl die Reihenfolge ist, Carpendale dann weit oben. Ja. Aber ich hoffe, damit sind wir auch im größten Teil schon abgeglichen. Wir haben uns heute eher zusammengefunden, um ein wenig Kopfkino zu belabern und an sich, obwohl Kopfkino kann man das fast nicht schon nennen, weil es gibt in dem ganzen Plauschangriff-Umfeld und wir reden ja gern mal über Spieleserien, wir reden gern mal über Filmserien, jetzt können wir beides machen mit dem Thema und da gibt es ja nicht so viele, wo das wirklich richtig gut funktioniert. Oh, Symbiose. Es ist quasi der idealste Plauschangriff, weil man alles sowieso in so einem Plauschangriff-Überraschung sei, alles in einem gehabt. Wir wollen heute über die Figur von Richard B. Riddick, ist es ein B? Ja, oder ist es ja, D? Ist ein B. Über Riddick, den Science-Fiction-Action-Helden gespielt von Vin Diesel, quatschen. Weil nicht nur hatten wir zuletzt einen recht kürzlichen Anlass mit dem Release des dritten Films. Wie heißt der? Der heißt nur Riddick. Der heißt nur Riddick, ja. Der heißt nur Riddick, aber natürlich... Sollte ja eigentlich anders heißen, ne? Wie soll der denn heißen? Stalker of the Night oder so? Stalker in the Dark, glaube ich, oder sowas. Irgendwie sowas. Okay. Da hätte ich mir was anderes vorgestellt. Stalking in the Dark oder so, oder irgendwie sowas. Da hätte ich mir eher so einen Slasher-Film vorgestellt mit so jungen Teenager-Mädels, die vom Nikolaus gestalkt werden, oder? Oder von irgendeinem Typ im Mantel, der nichts drunter trägt. Ja, Nikolaus im Mantel. Ja, oder so. Aber schäbig braun mit so einem Pornobalken. So. Ja, soll ich dir mal meine Zuckerstange zeigen? Das könnte auch so ein Minecraft-Film sein. Was, die Creeper oder was? Ja. Die stalken einen ja auch die ganze Zeit. Ah, okay. Jetzt habe ich es gehofft. Ja, aber der Anlass ist wieder aktuell gewesen. Da ist mir dann eingefallen, ich wollte schon immer mal ein wenig über Riddick an sich und auch über Vin Diesel quatschen, weil ich bin eh Science-Fiction-Fan, auch speziell Science-Fiction, der ein wenig in die Horror-Richtung geht. Alles im Umfeld von Aliens natürlich, klar, über dann neuere Sachen in Anführungsstrichen, Event Horizon, Pandorum, Solaris war natürlich ein bisschen anders, ich meine hier, wie heißt es nochmal, Sunshine und sowas in der Richtung. Solaris war ein bisschen ruhiger. Solaris, ja, auch beide Versionen, auch hier Stanislav Lem und auch hier, wer hat die Clooney-Version gedreht nochmal? War das nicht Soderbergh? Soderbergh, Steven Soderbergh ist dort gewesen. Aber ich bin ein Fan davon und ich muss sagen, ich würde gerne am Anfang erstmal ein bisschen über Vin Diesel selbst sprechen, weil mir ist Vin Diesel als Schauspieler erst bewusst geworden, als ich Pitch Black damals gesehen habe, als ich ihn in der Rolle des Riddicks gesehen habe, und er war mir nicht bewusst vorher als Schauspieler. Ich hatte irgendwie ihn wohl verpasst. Ne? Oder ist der erst wirklich allgemein erst mit dem ersten Riddick dann so bekannt geworden? Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war Diesels erster Auftritt, also wirklich großer Auftritt, war in James Ryan, oder? Echt? So als, der war ja einer der Soldaten dort gewesen. Genau. No? Aber jeder war ja Soldat dort und bei Band of Brothers auch. Ja, aber das war einer von der Tom Hanks Gruppe. Okay. Mhm. Ja. Und ich meine, James Ryan war auf jeden Fall vor Pitch Black, oder? Mhm. Ist vielleicht mehr so, weil da so viele Leute, die du im Nachhinein, die bekannt geworden sind, in kleineren Rollen dort siehst und die nicht so enorm realisierst, ne? Dass die dann im Nachhinein, ach guck mal, da ist ja wieder der dort. Ja. So wie du jetzt dann alte TV-Serien siehst und hier John Locke aus Lost dann überall wiedererkennst, weil er so in 3 Milliarden Serien mitgespielt hat. Ja, ja. Oder auch in Filmen. Oder auch in Filmen. Hier, der in Old School zum Beispiel spielt er den Vater von der Studentin, die Luke Wilson bumst. Zum Beispiel. Stimmt. Haben wir letztens gerade nochmal gesehen, da ist mir das auch aufgefallen, ja. Oder guck mal The Stepfather, die 87er-Version. Stimmt. Wo er der Serienkiller-Stiefvater ist dort. Ja. Der Gregor, jetzt hast du den Film gespoilert, Mann. Das ist in der ersten fucking Szene, wo er durch das Haus durchgeht und alle abgeschlachtet. Vielleicht hätte er noch irgendeinmal mal entdecken und gucken wollen. Ja, also okay, dann habe ich euch, Entschuldigung, die ersten 10 Sekunden gespoilert, bis ihr das Blutbad seht. Ja. Und sofort, was er angerichtet hat. Aber das ist der Effekt eher, dass Alfred man ihn dann Hitchcock wieder... hätte dich nicht mehr ins Kino gelassen. Alfred Hitchcock hätte mich wahrscheinlich wegen anderer Sachen auch nicht mehr ins Kino gelassen. Kann ich mir so vorstellen. Verbrechen am Kino. Diese Frisuren sind immer übrigens sehr interessant, die von Howard Carpendale da. Alter, jetzt hatte die Günther Netzer Gedächtniswelle. Ist das doch wirklich eine Perücke, oder? Ey, mal ganz ehrlich, so kann doch kein Haar aussehen, ey. Also auch selbst mit Elnett drin, ey. Ja, es ist vielleicht wirklich, also ich bekomme so ein Darth Vader-Gefühl dort, dass der eigentlich in seiner Kabine mit der Glatze so sitzt, im Schneider sitzt und dann wird sie ihm so... Genau. Da drin hat er schön so ein Haarnetz, weißt du? Nein, schlecht. Alles so mit so ein bisschen Pomade nach hinten schön, genau. Damit das auch... Aber das sieht auch hinten aus, als wäre es eine Perücke. Jetzt mal ehrlich, guck, wie steif das ist. Ja, ja, das ist doch... Guck mal, das sind doch nicht mal echte Haare, das ist doch auch Plastik, Mann. Das ist ein Riesengesicht im Hintergrund. Das ist nicht mal so eine echte Haarperücke, das ist einfach nur eine Plastikperücke. Wann ist der Live-Auftritt, den wir vorhin gesehen haben, von wann war der? Der war doch bestimmt früher, oder? Da war er jünger, oder? Das ist ein bisschen jünger, glaube ich, ja. Howard, der Mittelscheitel ist scheiße. Mach mal ans linke Ohr. Mach mal lieber was deine Stirn verdeckt. Ja. Ja, der hat mit dem Kamm durchgezogen, gesagt, jetzt kann ich es auch komplett machen, ja? Ich höre nicht auf. Boah, guck mal hier, Höschenblitzer. Boah, verdammt. Oh, und jetzt... Power-Tragen. Das Beste ist, die haben alle im Publikum so viel an, die könnten ein glatten Testbild sein. So viele Farben sehe ich doch als Shirts. Die sind auf jeden Fall nicht TV-safe eigentlich angezogen da hinten. Nee, das nicht. Also, Also vielleicht können wir ja mal irgendwie, es läuft auf ZDF-Kultur, wenn in der ZDF-Mediathek, wie hieß es, Carpendale, Howard Carpendale? Hello again. Hello Howard again. Carpendale, hello again. Ja. Heißt es. Tim, da fällt mir ein, Tim hat ja gerade in dem Pokémon X und Y Beitrag gemacht, du hättest Howard Carpador oder sowas einbauen müssen mit irgendwas. Ja, stimmt, weil das ist auch, ja, das passt gut, weil Carpador das nutzloseste Pokémon von allen ist. Genau. Nur Platscher kann eigentlich. Genauso wie auch Carpendale. Um aufs Thema wieder zurückzukommen, okay, natürlich. Okay, wir haben uns treiben lassen, es tut uns leid. Ja, aber das gehört ja auch ein klein wenig dazu und Carpendale verlangt nun mal Aufmerksamkeit, ja. Er zieht das Auge magisch an. Ja, allein sein Haar. Ja, im Gegenzug eben, das ist wahrscheinlich, wenn wir über Vin Diesel sprechen, er hat ja eine super der... Super Überleitung, sehr gut, Eine der markantesten Glatzen eben im Filmgeschäft. Oder Gregor natürlich. Das sowieso auch. Ich hab Riddick tatsächlich auch mal damals, das war es Folge 100, habe ich Riddick dann gespielt, da habe ich den Beitrag damals gemacht zu Dark Athena. Zu dem Spiel, da waren ich und unser Katabasti gemeinsam dann Riddicks, die im Schrank gesteckt haben. Sehr gut, vielleicht packe ich da nochmal einen Link oder sowas zu der Folge. Stimmt, aber Hannes ist noch nicht da, ne? Ja, genau, es war so ein... ganz lustig. Da musste ich alle Glatzenrollen sozusagen spielen, egal ob es zum Körpertyp her passt oder nicht. Hannes wäre dann eher der Riddick, der sich dann dafür entschieden hätte, doch König der Necromonger zu bleiben. Wieso? Mir geht doch gut. Geil. High Five für den Joke. Das hätte wahrscheinlich... Oh, nach Solingen müssen wir eine Karte schicken, dann kriegen wir Howard Carpendale. Toll. Also Soldat James Ryan natürlich dort drin gewesen. Und also pass auf, ich will kurz mal, wenn... Ich hoffe, ich kriege das richtig im Kopf zusammen. Vin Diesel hat gar nicht mal so eine unfeine Ausbildung genossen, beziehungsweise hat wohl auch schon recht früh gewusst, dass er in diesem Geschäft Fuß fassen will. Ja? Also ich bin jetzt kein lupenreine Vin Diesel-Biograf, aber ich habe mir das mal durchgelesen von ihm. Und der muss wohl einen Film realisiert haben. Direkt als allererstes. Mhm. Ja, das war wohl noch zu Studienzeit irgendwie nach. Und das Ding muss wirklich, wirklich gut sein. Ich habe es leider bisher immer noch nicht gesehen. Aber das hat wohl Steven Spielberg gesehen. Okay. Und der wurde dadurch auf Vin Diesel aufmerksam und hat den halt dann für, ich glaube, aufgrund dieses Erstlingswerks, was Vin Diesel irgendwie geschrieben, produziert, inszeniert und ich glaube auch Hauptrolle natürlich dann gespielt hat, wurde der Steven Spielberg dadurch aufmerksam und hat ihn halt dann für James Ryan gecastet. So ist, glaube ich, die Erfolgsstory Die Erfolgsstory sozusagen von dann angefangen. Ja, ich hatte vor einiger Zeit mal, das hat Vin Diesel selbst, es sind keine authentischen Sachen gewesen, also direkt so Zeitzeugensachen, aber er hat mal so einen Kurzfilm gedreht, das sich mit seinen Problemen sozusagen am Anfang im Schauspielergeschäft dann beschäftigt hat, wie er so zu Castings gegangen ist und mit anderen Leuten dann geredet hat. Das war so eine fiktionale Darstellung, wo man sieht, dass er trotz versucht hat, Schau zu spielen, wegen seines Aussehens, ja, als großer, stämmiger, so italienisch aussehender Mann, so ey, Guido, ey, yo, yo, so dann am ehesten gecastet wäre und richtig mehr die schauspielerischen, anspruchsvollen Rollen eher weniger bekommen hat. Und das war auch schon, ja, quasi eine fiktionale Darstellung, wie er so ein bisschen reingekommen ist. Aber da sieht man vielleicht auch, wenn man schon dieses gewisse Art von Aussehen hast, wo du natürlich sofort irgendwie getypecastet wird, ne? Wo du sagst, ey, das sind die Rollen, die für den geeignet sind. Was er jetzt heute zum Glück ja nicht mehr wird. Na gut, entscheidet er sich ja dafür. Er hat sich einfach an der richtigen Stelle in seinem Leben dazu entschieden, nur noch Avantgarde zu machen. Ja, aber ich könnte mir in dem Kontext vorstellen, dass am Anfang der Hunger ist, weil er umso mehr gegen das Klischee ein wenig arbeiten muss, dass er dann dort, okay, dann mache ich meinen eigenen Kurzfilm, ich mache mal so und dann so viel investiert hat, dass er natürlich dann auch noch das Glück hatte, von Steven Spielberg dann entdeckt zu werden sozusagen in der Form und da eine Rolle in Soldat James Ryan zu bekommen, um das Ganze loszustarten, hat natürlich dann im Endeffekt für ihn gut geklappt. Naja, er hat ja aber auch, er hat mehrere Versuche unternommen, sag ich mal, aus diesem Action-Ding irgendwie ein bisschen rauszukommen, ne? Also beziehungsweise nicht unbedingt, oder zu Beginn halt nicht unbedingt gleich da einzusteigen. Es gibt diesen Find Me Guilty, wo der Spieler genau, das ist der, ich glaube, fast der einzige, wo er Haare hat. Was sehr strange dann wirkt, merkwürdigerweise. Es wirkt sehr strange, aber er ist auch in dem Film ja auch eine sehr strange Figur, ja? Also, ist so ein Gerichtsdrama, ist es. Genau, ne? Genau. Und er bringt ja die ganze Jury und alle da durcheinander, indem er halt den Prozess irgendwie komplett in die Länge zieht und allen möglichen Scheiß und so. Und also, echt, ist eine schöne Farce irgendwie. Es hätte am besten geklappt, wenn er bei meinem Cousin Vinny da gewesen wäre, als Vinny Diesel. Das wäre auch ganz lustig gewesen. Ja, ich mach mal. Wie heißt Vin Diesel übrigens mit bürgerlichem Namen? Wisst ihr das? Irgendwas Italienisches? Nein, er heißt Mark Sinclair Vincent. Also eigentlich, der mittlere Name ist Nachname, aber Mark Vincent. Und fliegt nicht, Jan Michael Vincent war der Airwolf, ne? Ja. Der spielt, ja. Er war 1990 Zeit des Erwachens hier, Robin Williams und Robert De Niro. Ein großartiger Film, den mag ich sehr gerne. Mir würde jetzt nicht einfallen, in welcher Form, wahrscheinlich einer der Patient Nummer 43. Kann es sein, hier steht er, Setrunner war er wahrscheinlich. Genau, hier steht, er ist nicht im Abspann erwähnt worden. Ja. Dort also war es dann eine kleine hier On-Air-Rolle gewesen. Und das muss, 94 kam dann das, was du wahrscheinlich gemeint hast. Hier steht Drehbuch, Regie und Produktion auch, Multifacial heißt das. Ne? Worauf? Ja, Tim. Daniel, du meintest, der ist richtig geil, ja? Ja. Ich schaue mir gerade hier die Zusammenfassung an. Das ist, glaube ich, das, von dem ich erzählt habe. Multifacial wurde 94 als Kurzfilm produziert. Mit ihm selbst in der Hauptrolle. Es wird die Geschichte von Mike erzählt, einem italo-afrikanischen Schauspieler, der sich den unterschiedlichsten beruflichen und emotionalen Herausforderungen gegenüber sieht, als er auf der Suche nach einer Rolle ist. Ja, durch diesen Film wurde Steven Spielberg auf Vin Diesel aufmerksam und engagiert ihn für Der Soldat James. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich gesehen habe. Und das war wirklich so ein kleiner Kurzfilm, der auch... Ja, Daniel, super. Also da hast du das gut in Erinnerung gehabt. Und den kann ich auch gerne empfehlen. Den werde ich auch bei Zeiten dann verlinken hier im Podcast nochmal in den Shownotes. Da 20 Minuten kann man sich, glaube ich, mal im besten Fall mal dort geben. 97 steht hier Strays, lebe dein Leben. Auch Regie, Drehbuch und Produktion. Was der zu tun hat, also den habe ich nicht gesehen. Sag mir jetzt nichts. Klicken wir mal hin. Vielleicht sowas Interessantes. Heißt der The Strays? Nur Strays. Originalteil Strays, Leben dein Leben Deutsch. Der Film handelt von einem kleinen Drogendealer, der versucht, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Ja, nee. Das ist Gangcode, ne? Und den kennst du natürlich. Nee, was die Strays ist. Ich kenne den Film nicht, nein. Ich weiß, aber nee, du wusstest jetzt, dass es um Gangs geht, weil du dich ja auskennst im Gangkodex und weißt, was Tracing bedeutet. Ich hatte da irgendwas mal drüber gelesen. Ich dachte, das Einzige, wo du dich auskennst, ist hier, wie man das Taschentuch hinten in der Tasche trägt. Ja, was genau. Der Hanky-Code. Daniel trägt auf Arbeit nur rot. War es nicht gelb? Ja. So, ja. Soldat James Ryan 98 und vielleicht, also natürlich hier in Deutschland eher weniger dafür, weil wir die deutsche Version gegeben haben, aber die Stimme des Giganten aus dem All, der Iron Giant, er hat die Stimme des Roboters. Oh, ein toller Film. Ein toller Film. Ja, haben wir natürlich hier nicht gehört, aber das ist natürlich auch eine Sache, nicht nur das Aussehen. Vin Diesel hat im Original eben eine ultra markante Stimme. Ja, so. Ey, das muss man ihm halt mal echt lassen, halt diese Stimme. Gut, wir kommen ja auch noch zu sprechen, in Riddick lebt diese Figur von dieser Stimme, ja, und er macht es ja wirklich echt übertrieben teilweise. Also er hätte aber nicht so übertrieben wie bei den Spielen. Bei den Spielen ist es am allerkrassesten. Ja, aber er hätte krass, eigentlich er hätte Christian Bale in Batman sprechen sollen, sag ich mal. Ja. Ich bin Batman. Er hätte eigentlich alle männlichen Rollen jemals da wahrscheinlich sprechen sollen. Ja, Vin Diesel hat ja, der ist ja jetzt aktuell, um da mal in der Zeit davor zu springen, gecastet für Guardians of the Galaxy. Das ist auch wieder so eine Marvel-Comic-Verfilmung wer ist jetzt der Waschbär? Der Baum ist der Groot. Okay, der Baum. Und er hat einen Satz in diesem Film, ja, I am Groot. Das ist der einzige Satz, den der Baum dort spricht, den er wahrscheinlich in etlichen Variationen macht. Und er hat gesagt, hey, es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler, hat mein Vater auch schon gesagt. Und ich werde mein Äußerstes dort geben. Ne? Dort rein zu haben. Und dem Vin Diesel vertraue ich auch, dass gerade dieser eine Satz wahrscheinlich die beste Stelle im Film sein wird. Das ist aber so ein typischer Gag oder so. Damals so, ja, ich habe damals auch beim Schultheater, bei der Schultheatergruppe mitgespielt. Ja, als was denn? Ja, ich war der Baum. Wahrscheinlich hat er das deswegen gemacht, so als Joke, dass er dann letztendlich doch mal wieder den Baum gespielt hat. Ich habe mal ein Interview mit Vin Diesel gelesen und da meinte er, auf die Frage hin irgendwie, ich glaube, es ging darum, wonach er seine Filme auswählt. Mhm. Ja? Und er sagte halt, er würde nur so Filme machen, ja, die er sich auch mit seinen Freunden zu Hause auf der Couch angucken würde. Das ist kein schlechter Vorsatz, finde ich. Also jeder kann ja natürlich seine Motivation haben. Hat er auch ganz gut hingekriegt. Ja, ich sag nur. Ja. Also er möchte auf jeden Fall in den Augen von seinen Freunden irgendwie, mit denen er halt immer so Actionfilme guckt, möchte auf jeden Fall cool rüberkommen. Er scheint ein guter Mann zu sein. Ja. Ich lasse mal Pitch Black und die Sachen erstmal außen vor, weil wir darauf natürlich im Detail zu sprechen kommen. Kam das jetzt schon, also wo waren wir jetzt? Also wir waren jetzt bei der Gigant aus dem All, 99. Genau, okay. Und dann kam schon Pitch Black. 2000 wäre Pitch Black gewesen. 2000 war noch ein weiterer Film, Boiler Room, oder auf Deutsch Risiko, der schnellste Weg zum Reichtum. Oh, das sagt mir persönlich jetzt nichts. Ich glaube, das ist auch mit Broker-Scheiß und Wetten irgendwie sowas. Also so Broker und hier, also du meinst so hier. Ja, also ich glaube, da geht es wirklich um... Da geht es auch wieder so um so mehrere verschiedene Gangs an irgendwie Yuppies oder so. Mhm. Also so eine Yuppie-Gang, glaube ich, ist das sogar. Und die machen dann irgendwie Scheiße. Und die machen dann irgendwie Überfälle und bescheißen am Aktienmarkt oder... Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es war... Den habe ich da irgendwann mal reingeswitcht, als der im Fernsehen kam. Aber keine Ahnung. 2001 ging es los natürlich mit der erfolgreichsten Serie von Vin Diesel, The Fast and Furious oder Fast and the Furious. Damals dort, wir beide, Daniel, haben es ein bisschen angesprochen in einem anderen Format, wo wir über den Film Rush dann gequatscht haben. Das war unser Hinweis. Das war unser Hinweis damals. Wenn es jemand dann erkannt hat, der kann sich jetzt so ein Sternchen in seinen Plauschangriff heften oder sowas. Was wäre, wenn die von uns dann so ein Stickerheft hätten, wie damals so Panini? Wir sagen ja? iTunes einfach, sie sollen irgendwie 99 Cent gut schreiben demjenigen, der eigentlich, das... Eigentlich schon, ja. Da können sie, aber heute kosten die Songs 1,29, können sie nicht mal einen Song kaufen. Echt? 1,29? Also viele kosten jetzt 1,29. Immer noch welche für 99, was ich schade finde. Böse aber. Inflation, ja. Mies. Na gut. Dann lieber bei Amazon. Dann lieber. Ja, ne? Also ja, Amazon, ey, super. Entschuldigung, kann ich auch nichts mehr. Alles schön in der Cloud. Wahrscheinlich hat iTunes jetzt so ein Standardverfahren, wo sie rausfiltern diese Podcasts und rausschmeißen, wenn dann negativ dagegen gesprochen wird. Das verbotene Wort dort gewesen. Fast and the Furious, ich natürlich als Autorennfan, habe mir den damals auch angeguckt und ich war aber jetzt nicht unbedingt der größte Fan der Serie, weil ich finde so die Darstellung des Autofahrens mit Autos, die permanent nur hochschalten, das ist irgendwie nicht ganz so meins gewesen. Naja, zum Glück haben wir den größten Fan dieser Serie hier sitzen. Ja, also, was heißt den größten Fan der Serie, aber wieso, weil ich jetzt den dritten gut fand, oder was? Ach, du warst das, der den dritten gut fand. Ja, ich finde halt den dritten jetzt auch letztens wieder, wir haben ja wieder ein bisschen geguckt. Ein bisschen Tokyo Drift. Ich finde, der hat einfach das coolste Setting, so die coolste Atmosphäre irgendwie so. Das ist einfach da, finde ich, irgendwie... Cool ist getroffen das, da ist und es ist nicht ein gutes Setting da. Wie war das? Diesel war beim zweiten war er noch dabei beim zweiten oder war er schon weg? Nein, beim zweiten war er nicht. Beim dritten hat er aber so einen kleinen Cameo-Auftritt. Beim dritten und lustigerweise, warum hat er den? Und jetzt kommt's ja. Der hat ihn nämlich deshalb, weil er einen Deal gemacht hat damals, dass er den Cameo-Auftritt macht, wenn im Universal wenn die dafür bekommt. Die Rechte an Riddick bekommt. Und das ist nämlich die, die jetzt die, ach, Connection, die Connection zu Riddick wieder. Stimmt. Da sprechen wir dann, wenn wir bei Chronicles of Riddick dann dort angekommen sind. Ja, die Fast and Furious Filme haben natürlich eine gewisse Art von also eine der Serien, die sehr wellenhaft irgendwie im Ansehen dort gewesen ist. Man hatte das Gefühl, dass nach dem dritten Film sozusagen der Tank war leer, ja, und auf einmal ist das Ding durch die Decke nach geschossen. Nach dem zweiten, ja, bitte, war der Tank leer. Weil der zweite war richtig scheiße. Also der war richtig dann scheiße. Dann mussten sie ja in sowas wie ein Spin-Off machen, weil 2 einfach zu kacke war. Und die naja, Leute aber also so ein Spin-Off, das ist meine, also klar, ich gebe dir recht, aber so ein Spin-Off ist eigentlich auch normalerweise immer die logische Evolution von so einer, sag ich mal, eher, das bitte jetzt nicht falsch deuten, B-Film-Action. Ja, weil, ehrlich, Kerngewinn, sag ich mal, hat Fast and the Furious auf jeden Fall in der Bibliothek gemacht. Also, Fast and the Furious, selbst in den neuesten Iterationen, würde ich die auch ein bisschen als B-Action-Filme bezeichnen, weil die einfach trotz der hohen Produktion, oder? 5 und 6 sind keine B-Action-Filme mehr. Findest du nicht mehr? Nee. Ja, vor allem, die sind doch an der Kinokasse richtig krass eingeschlagen. Ja, also ich meine, 4 so schon. Ja, 4 war die Explosion daneben wieder. Ab 4 sind es ja Prequels gewesen, sozusagen, die Zeit zurückgedreht haben. Und da gibt es ja immer diesen Running Gag mit dem Asiaten, der da abkratzt. Naja, das, ey, aber das ist halt so? Auch so ein Ding, weißt du, dieses. Also, ich weigere mich eigentlich, The Fast and the Furious oder der Fast and Furious-Serie irgendwie noch so eine verbindende Komponente, Metaebene oder sonst irgendwas zu geben. Nee, das gibt's aber schon. Sie versuchen es auf jeden Fall. Aber ey, Alter, das ist ehrlich, das ist aber auch immer nur so ganz am Ende herbeigedeutet so, ja. Und ja, aber ich finde, man kann es schon jetzt, ich meine, klar, wenn man es mal durchdenkt, dann passt das schon. Okay, nach Teil 4, nach Teil 4 werden die sicherlich gewusst haben, okay, wir machen noch Teil 5. Kann ich verstehen. Ja. Und nach, als Teil 5 irgendwie auch nochmal durch die Decke geschossen ist und letztendlich der Film ja war, der Vin Diesel ermöglicht hat, den dritten Riddick-Film zu drehen, ja, war auch klar, dass sie einen sechsten machen. So, ja, und ich denke mir mal schon, dass sie auch mit einem gewissen Auge noch einen weiter geblickt haben und gesagt haben, ey, okay, jetzt kriegen wir die Lücke geschlossen mit Tokyo Drift. Also es ja. ist, ja. Also die, irgendwo, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an beabsichtigt. Also nein, klar, von Anfang an war sowas nicht beabsichtigt, aber irgendwann ich dachte hat eher, man sich nach eben dem zweiten halt, dass das halt dann so. Also ich meine, der zweite war halt so kacke, dass ich dachte, wir müssen noch irgendwas anderes machen. So Müll, wirklich so Müll. Ja, das ist ganz schön. Und auch Paul Walker hat sich echt. Ja, Paul Walker brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ich meine ehrlich, ja, es hieß mal am Anfang, Paul Walker ist der Typ, den du holst, wenn Brad Pitt zu teuer ist. Ja. Das war, ey, ja. Und ich meine, für einen wie Paul Walker ist das ein gutes Standing. Wenn das geklappt hätte für ihn auf Dauer. Ja, dann, aber dann hat er leider irgendwann. Dann ist leider Paul Walker gewesen. Ja, verpasst, ey, keine Ahnung. Ist, der war doch noch in diesem Film mit Jessica Alba im Wasser oder wie hieß der noch? Blue Water? Blue Water. Blue Water? Deep Blue Sea. Nee. Das wäre schön gewesen. Das war irgendwas mit Blue. Pacific Blue? Pacific Blue. Irgendwie nein, das waren die. Into the Blue. Waren die Fahrradfahrer in Malibu. Oder? Into the Blue war auch so ein Müllfilm. Oh, war der dumm. Der war wirklich dumm. Wo die diesen und beziehungsweise, Also wirklich. Ja, also Paul Walker. Egal, aber das Paul Gute Walker. Daran ist ja, Paul Walker ist relativ oft oben ohne. Das hast du gesagt, ja. Das ist natürlich Gute daran. Wirklich, nee, das muss man jetzt mal so ganz. Objektiv ja auch mal dann sehen. Da auch objektiv kann man sagen, Paul Walker kann es sich leisten, öfters mal. Ich meine, oben, jeder weiß ja auch, was das Beste an den Transformers-Filmen sind oder nicht, also den ersten beiden. Also wohl eindeutig Walker die ohne ist. Einstellung, wo Megan Fox am Auto so steht, oder? Ja, gut. Ja, dafür gibt es eine Maskope. Nee. Da muss ich, also beim ersten, okay, gebe ich hier den Punkt, aber beim zweiten Teil. Das ist so, so furchtbar. Allein, also direkt am Anfang diese bescheuerte Szene, wie sie da über dem Motorrad liegt. Ja, genau. Ja, und den Tank lackiert, wo man sich halt fragt, ey, warum hockst du dich nicht daneben? Was 10.000 Mal einfacher wäre, ja? Nein, du musst dich genauso über das Ding legen, damit wir deine Kurven beobachten können. Naja, wenigstens ja das mit dem Würfel alles logisch, ne? Bei Transformers. Ist auch nur im Transformers-Film. es ist nur, damit Michael Bay beobachten kann. Das ist ja eh das Primäre und der Rest darf dort mitmachen. Um auf die Fast and Furious Sachen wieder zurückzukommen, da können wir die dann auch abarbeiten. Ab dem vierten Teil eben mit Wiesels. Ey, lasst uns ihn ab jetzt nur noch Weasel nennen. Der Weasel. Ich mache eine Comicfigur Don Weasel, mache ich dann. Und dann Weasel. Der super. Weasel. Also ich, oh, ob das wirklich mal sein Spitzname war? Weasel? Weasel, nein, ja. Der hat sich ja Diesel hat er sich ja selbst gegeben. Und ja, natürlich. Also, da kam also vor allem, ey, warum Diesel? Jetzt mal ehrlich. Also weil er wie ein Motor die ganze Nacht kann, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Oh, ja. Okay. Irgendwie okay. Gibt's da auch. Also ja, so viel Langstrecken gedacht. Also ich sag ja, mein persönlicher Fast and Furious Film ist der 5. Den finde ich am allerbesten. Ja, das stimmt. Ich hab das Problem gehabt, dass ich den mit Frauen geschaut habe, den Film, und dann, ich weiß, das sollte man nicht tun. Blöd. Nee, blöd. Oh, blöd. Echt blöd. Jetzt? Ja. Was ja. Echt so? Das ist doch ein Film für jedermann, ey. Ja, ja, du hast es ausgedrückt, für jedermann. Ja. Ey, ich bin natürlich The Rock, ja, The Rock-Fan. Ja, ey. Und diese epische Konfrontation, fucking Vin Diesel und The Rock kloppen sich und Bromance entsteht dann da draus, ja? Der Polizist und der Schwerverbrecher sind ja mittlerweile hier im sechsten Teil ist ja auch, ich habe Leute geholt, von denen ich weiß, dass sie schaffen können. Ja. Rock und Vin Diesel. Aber, hier. Ey, das war auch so eine wirklich große Stärke. Ich meine, klar, der sechste nutzt es dann halt auch nochmal aus, aber die große Stärke vom fünften, The Rock damit einfach mal einzubauen. Perfekt. Ich finde, The Rock macht einfach gute Laune. Ja, ey. Ich finde, jeden Film oder jeder Film, in dem er mitspielt, der gewinnt irgendwie durch The Rock so eine etwas positivere Aura. Also die Renaissance der Fast and Furious Serie hat eben für viele Leute einen positiven Effekt gehabt, auch für The Rock selbst. Der war ja auch ein wenig in diese, nachdem anfangs mit Action es probiert wurde, wo er eben sehr gut gegangen war, Welcome to the Jungle hieß er auf Deutsch, ne? The Rundown auf Englisch, ja. Den fand ich sehr gut, der hat mir sehr gut cool, gefallen. Ja. Und da gab es auch diese ganze, so die Ablösung, wo mit Stifler, genau. Also ein guter Actionfilm. Und Gato. Ja, aber diese, wo Arnold Schwarzenegger so quasi diese tolle hier war geil, und so viel hier Spaß. Viel Spaß, ne? Das war eine gute Szene. War fantastisch, wo The Rock da vorbeiläuft. Aber dann ist er eben, weil die Filme nicht erfolgreich waren, in die Schiene der Disney-Verfilmung reingerutscht. Naja. Die Zahnfee. Also der war ja noch in Be Cool, muss man jetzt auch noch dazu sagen. Ja, gut, aber auch eine sehr schöne Nebenrolle. Aber der hat eben weniger Action gemacht als später. Und auch zu Recht, der ist eben super charismatisch. Dadurch, dass Fast and the Furious 5, Paul Walker hat wieder eine Karriere, Vin Diesel startet richtig durch und The Rock war genau das Richtige, um das nochmal auf das andere zu hieven. Und The Rock ist jetzt explodiert komplett in den letzten 2-3 Jahren. Ich bin ja auf Dings gespannt, ne? Auf Hercules. Ich auch. Ich habe übrigens, wir schweifen dann zwar ab, der Kollege Michael hat mir heute einen Trailer gezeigt zu Hercules The Beginning oder irgendwie sowas mit Kellen Lutz in der Hauptrolle. Und also das sah aus nicht wie 300, sondern wie 3,0. Also so Greenscreen-Effekte, 300-Thematik, ein bisschen Gladiator drin. In die alte Hercules-Serie kommt eh nichts ran. Kevin Sorbo, ja, super. Richtig geil. Kevin Sorbo habe ich ja letztens nochmal an der Kasse gesehen. Hast auch so zum Thema Frisuren, ne? Das passt auf jeden Fall auch richtig gut. Kevin Sorbo ist auf jeden Fall Howard Carpendale des TV-Fantasy. Des Olymps, wahrscheinlich. Ja. Kevin Sorbo hat vor einiger Zeit mal einen echt witzigen Film gemacht. Also ich meine, gut, in gewisser Hinsicht witzig. Ja. Julia X. Mhm. Der ist jetzt nicht der beste Splatter-Film unter der Sonne, aber der war schon recht okay. Geil. Ja. Also, bin mal gespannt. Oh, da haben wir aber auch wieder die Bindung hier. Walking Tall von The Rock. Das war ja auch ein Remake dann gewesen. Stimmt, die Direct-to-DVD-Fortsetzung. Kevin Sorbo die Hauptrolle, ne? Genau, Kevin Sorbo ist sozusagen die Rolle von The Rock dann übernommen. Passt es dann wieder dort zusammen. Ich freue mich auf den Hercules. Diese ganzen Bilder, die er hat. Der ist ja mittlerweile ultramuskulös. Ich habe The Rock ja getroffen Anfang des Jahres bei WrestleMania dort so ein bisschen. Also leider mit ihm nicht so richtig dann quatschen können, weil er wirklich belagert wurde. Aber einmal diese imposante Figur vor dir zu sehen dort, das war kann schon ich mir vorstellen. Krasse wir Scheiße. Waren, fast so wie ein Moneyboy letztens, ne? Fast. Moneyboy war auch ganz speziell. Ja, das war auch mal, Moneyboy ist hier in Hamburg aufgetreten, ne? Aber er wollte 10 Euro Eintritt haben. Das ja, ging. Also das ist ja jetzt mal, also an dieser Stelle mal ein kleiner Exkurs, ja? Ja. In unsere Welt hier, ja? Ja. Wie schlimm das manchmal ist hier mit diesen Leuten, was abends zu machen, ja? Ja. Weil man plant alles perfekt, ja? Moneyboy kommt nach Hamburg, ja? Absolut geil. Und wir sagen alle, yeah, lass uns hingehen. Und dann ist es so, du stehst da vor diesem Club so, und es wurde nirgendwo was davon gesagt, dass Eintritt kostet. Und dann kostet es Eintritt einen Zehner, ja. Und dann heißt es auf einmal so von allen Seiten, schallt es nur noch so, Zehner, Das ist aber irgendwie ein bisschen viel. Ich wäre dafür, ich wäre mit abgegangen, aber... Ja, ne? Du warst ja auch der Einzige. Und alle anderen so, oh nö, Zehner und so, Und ich meine doch so, ey, hallo, fahrt mal nach Nürnberg, ey, geht mal da in den Club, seid ihr froh, wenn es 10 Euro kostet. Ja gut, wir müssen immerhin sagen, wir haben Freeware-Tanzen dann abbekommen, muss man nichts bezahlen. Und ja. Moneyboy auch, dann der ja. dann vor dem leeren ja, Club hat Spiel mit euch getrunken oder so, habe ich gehört. Moneyboy war wirklich so, am Anfang. Du hast den Tanz ja auch gemacht mit Moneyboy dort, ja? Den Schritt oder was war dort? Ich habe mit ihm den Jumper-Freestyle gesungen, den Jumper, ja, das Freestyle. War echt Hammer. Und ich habe gehört, du hast dieses komische Schnulzen mit ihm gesungen und er wusste den Text nicht mehr. Ja, das ist ja der Jumper-Freestyle, genau. Ja, okay. Und das war ja wirklich so geil, weil Moneyboy war ja eigentlich fast der Erste vor seinem Club. Mhm. Also er stand davor, wo wir auch davor standen. Und wir waren dann um 5 sind wir nochmal zurückgekommen von dem Club. Und da war wirklich niemand mehr. Die haben drin gefegt schon. So, wir waren nochmal drin, weil wir dachten, ey, okay, vielleicht musst du keinen Eintritt mehr bezahlen, kannst du nur ein Stündchen tanzen. So. Und in dem Club wurde gefegt. Und wer stand draußen vor dem Club? Moneyboy. Also Moneyboy ist einfach ein Steher. Ja. Von ganz am Anfang bis ganz am Ende. Moneyboy ist immer am Start. Und wir haben 2 Fotos mit ihm gemacht. Ja. Moneyboy, und ich habe mit ihm den Jumper Freestyle gesungen. Das auch. Moneyboy und sein Moneyboychlein vor allem. Das Ding heißt wirklich Jumper Freestyle? Das Ding heißt Jumper Freestyle. Und da ist ja auch das beste Video, wo er sich nur so mit so einem Handy in ganz beschissener Qualität selber filmt. Und da habe ich ihm gesagt, so, also, ja. Wie geht das nochmal? In Your Booty? Oder? Also soll ich das jetzt durchsingen? In Your Booty in Djibouti, also mein oder was? Ist steifer als ein Leichnam, Baby. Ja, und dann? Denn du hast einen super nicen Booty in Pants. Genau, in Pants. Oh ja, genau. Die Line finde ich am besten. Also, dass da Booty drin vorkommt? Booty, ja. Booty kommt auch in unseren Sendungen immer vor. Ja, Booty hat, also Moneyboy featuring Booty eigentlich. Ja. Man soll ihm. Einen super nicen Booty. Okay, ja, imposante Figuren, Moneyboy, The Rock, Vin Diesel, passt alles sehr Diesel. Gut zu sagen. Vin Diesel, auch eine Parallele vielleicht zu The Rock in Sachen, wo The Rock daneben hier die Zahnfee oder sowas gedreht hat. Es gibt ja auch dann, ey, Vin Diesel hat auch seine Komödie. Nochmal kurz dazu, ja. The Rock hat da zu dem Zeitpunkt, oder beziehungsweise hatte dann irgendwann mal an dem Zeitpunkt einen Deal unterschrieben, ja, der ihn, das war glaube ich für 5 Filme oder 4, ja, also für die Serie dort, also rein für Fast and Furious. Diese Disney- und Family-Geschichten. Okay, ja. Ja, also der musste diese ganzen Filme machen, beziehungsweise hat halt sich dafür bereit erklärt, dieses Familienprogramm zu fahren. Also mit Ausnahme von Die Zahnfee würde ich die Dinge auch nicht als klassisch schlecht jetzt bezeichnen. Du hattest hier, was war das hier, Journey to Witch Mountain. Da ja, mit als, ich meine, in guter Tradition der großen Actionhelden, oder nicht? Ich meine, ja, genau. Eigentlich... Er macht eigentlich nichts anderes als Stallone und Schwarzenegger. Es ist und das Twins, es ist das, wie heißt es nochmal? Stopp oder meine Mami schießt. Ja, Oscar. Ja. Der war eigentlich und, ey, wie hieß dieser Kack, der Junior? Hieß der Junior? Junior, oh, ja. Ey, Schwarzenegger ist Tiefpunkt. Du meinst Schwanger. Ja. Ich höre schon den Sturm der Entrüstung. Warum lachen die jetzt über Neger? Nein, da lachen wir doch nicht drüber. Das war nur ein Wortspiel auf dem Schwarzenegger, den Namen. Ich habe vielleicht Schwanger Neger sagen sollen. Ja, du hättest Schwanger Neger sagen sollen. Als dann anders auszudrücken. Ihr wisst, was gemeint ist. Auf jeden Fall. Aber da, also das erklärt auch, dann. Ja, und auch unser Herr Wiesel hat halt nun mal dieselbe Schiene gefahren und ist ja auch böse auf die Fresse damit gefallen. Und auch wirklich, also der Film war qualitativ auf dem Niveau von Mr. Nanny. Ja, der Hulk Hogan Film. Kann sich jemand an den erinnern? Noch? Nee, ich weiß nur Santa Claus mit Muckis. Der ist noch viel schlechter, der Santa Claus mit Muckis. Aber ey, als Wrestling-Fan habe ich natürlich auch den ganzen Scheiß geguckt. Hulk Hogan hat schon die Untergrenze an Filmen dann gemacht. Ey, wie hieß er, der Hammer? Das war, wie hieß er denn auf Deutsch dann? Der Hammer hieß er, oder? Hieß er der Hammer? Ich weiß nicht mehr, wie der deutsche Name gewesen ist, wo er dann mit Zeus, mit Tiny Lister, ja, mit Hulk Hogan. Hulk Hogan halt Wrestler spielt. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film mit Hulk Hogan gesehen. Oh, da musst du aber den wieder ein guter Film für Minimatzen oder was? Also perfekt. No Holds Barred heißt der im Original. Ja. Und da gibt's im Deutschen die unsterbliche Szene, wo Hulk Hogan irgendwie Leute verprügelt, ich glaube in einer Tiefgarage, und dann schnappt er sich einen und was riecht denn hier so? Und dann sagt der andere, ich hab Kacke gemacht in meine Hose. Und dann sagt er, ja, komm, Kaka? Oh Mann, geil. Also, mit einem Minimatzen brauchst, kannst du dir den gerne mal angucken. Und der Hammer war ein gutes, oder der Hammer hieß er, glaube ich, auf Deutsch. Als Kind hat man sich super gefreut, damals den zu gucken. Als ich dann gesehen habe, dass er halt wirklich scheiße ist. Nur der Babynator auf Deutsch von Vin Diesel oder The Pacifier, was ein clevererer Titel zumindest im Englischen ist, war exakt die Geschichte, dass dann war wegen einem Zeugenschutzprogramm bei den Kindern dort und hat dort dann die Supernanny gespielt. Ja, irgendwie sowas. Ja, also ich habe den Film, tut mir leid, ich habe das nie durchgehalten. Ich habe den zweimal so ausschnittsweise gesehen. Ich habe den einmal wirklich da komplett durchgeguckt. Ja, aber wieso waren wirklich, der da nochmal? Ja, ich glaube, es war ein Zeugenschutz. Musste er eine beschützen, die... Er muss, glaube ich, die Kinder beschützen, alle, Mann. Alle nee, er musste doch die Erzieherin oder so. War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Es ist die klassische Formel eben, ich habe nichts mit Kindern am Hut, aber die Kinder... Ey, du kennst die Formel. Am Anfang machen die Kinder dann irgendwie, als ob das die schlimmsten Psychopathen und Massenmörder wären, und die machen dann Todesfallen überall dorthin. Ja, genau, aber er muss die Welt vor den Kindern beschützen. Genau, aber dann stellt sich dann heraus, dass die Kinder, die wurden dann entführt, und dann wachsen sie zusammen, weil sie dann doch eine Familie geworden sind am Ende. Ja. Genau, also, dieser Schwachsinn war es dann. Jetzt mal ehrlich, wir hatten damals Schwarzenegger und Stallone. Jetzt haben wir The Rock und Vin Diesel. Ich will nicht kein schlechter Tausch sagen und so weiter. Also Schwarzenegger und Stallone sind einfach unerreichbar, was es angeht, aber wir hätten schlechter treffen können. Ja, ey, The Rock und Vin Diesel? Ja, also The Rock und Vin Diesel sind für mich ja, die Schwarzenegger und Stallone der Neuzeit. Mir wird auch dann Jason Statham? Jason Statham ist irgendwo dazwischen. Jason Statham ist, weiß ich nicht. Ist der Steven Seagal oder was? Nee, Jason Statham ist der Bruce Willis. Ach so, ja, okay. Oh, okay. Willst du Bruce Willis wirklich? Also ich würde das... Der Action-Bruce Willis. Eigentlich schon. Ja, okay, er ist ja auch in einer anderen Dekade sozusagen aufgestiegen. Ja, in einer anderen Dekade. Ey, ich sag gar nicht, dass... Also ich... Naja, ich meine, ich glaube auch, dass ein Jason Statham, sage ich mal, eine Rolle spielen könnte, die uns wirklich vom Schauspiel her komplett beeindruckt. Hatten wir darüber gequatscht? Da gab es doch vor einiger Zeit einen, der direkt in England wieder spielt, wo er auch sein Original... Akzent irgendwo, der mal ein bisschen emotionaler spielt als sonst. Aber ich weiß nicht, mit wem ich mich unterhalten habe. Meinst du diesen Blitz? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall soll da noch mehr dabei rumgekommen sein als der typische Statham-Film, wo dann eben hat ein Wort, ja, was weiß ich, Blood, Crank, Cry oder wie die da alle heißen. und dann spielt er irgendwie so den transporterartigen Typen dann dort. Und ich sag mal noch, der Transporter-Cameo in Collateral fand ich super. Ne? Kannst du noch erinnern? Stimmt. Ist auch der gleiche Charakter eben am Anfang, der dann das dann dort abgeht. Könnte man vielleicht das Äquivalent dort sehen? Ja, es hätte uns schlechter treffen können als mit Diesel und The Rock. Ja? Und The Rock hat ja gerade erst angefangen, hat man das Gefühl ein bisschen. Obwohl, ja, The Rock muss aber auch schon mittlerweile echt alt sein, ne? Oder beziehungsweise The Rock ist 42, 43 oder so. Ja, ne? Aber. Deutlich besser aus, hat sich auf jeden Fall dann körperlich sehr viel besser gehalten als Vin Diesel. Der ist, finde ich, bei Fast and Furious 6 schon. Er hat die Muskelplauze eben. Also, wo du siehst, dass dann unter dem Sixpack ist dann noch eben noch mal ein bisschen Schwarte. Wenn du ihn da mal bei Chronicles of Riddick noch siehst oder so. Ja, ist schon ein anderer Schnack. Ja, da wurde er runtergerendert dort einfach. Aber auch der Diesel Vin Diesel zwischendurch drin eben so ein paar Sachen wie der Baby NATO gab, über Find Me Guilty 2006 hatten wir gesprochen. Das war eben da die ein bisschen ernsthaftere Rolle. Ein sehr großer Flop gewesen, den habe ich auch nicht komplett geguckt. 2008 Babylon AD. Das war auch wieder so ein Zukunftsding. Das Gefühl irgendwie, also Diesel hatte ja, das werden wir bei den Riddick-Filmen dann sagen, nach dem großen Flop, also einspielertechnischen Flop von Chronicles of Riddick, irgendwie ja keine Gelegenheit mehr, seine Leidenschaft Science-Fiction auszuleben. Und das war ja dann mehr so ein bisschen so auf ernsthaft, leicht europäischeren Touch. Das spielt ja auch dann in Frankreich oder so, Luc Besson ein wenig mäßig. Ja, Russland ist das, ne? Oder Russland dort gewesen. Aber der ist ja komplett abgestürzt. Das war so ein 100-Millionen-Dollar-Projekt, was dann nicht richtig abgegangen ist. Ja, aber da kann eigentlich, also muss ich mal echt sagen, da kann Vin Diesel nicht unbedingt was für. Der Film an sich einfach ist halt super scheiße. Langweilig. Ja, ich habe auch gehört, dass das Ende wurde dann irgendwie tausendmal umgeschnitten oder neu gedreht worden. So wirkt es halt auch, ja, weil es ist so, da ist er dann in der Großstadt und ach, das ist alles so ein, weiß ich nicht. Ja, das kann man aber... Also, das wirkt alles... ich meine, das ist ja so ein Roadtrip durch so eine Art Zukunft irgendwie oder Endzeit-Zukunft, die halt schon sehr gebeutelt ist. Und ja, also der hat ein paar schöne Bilder, der hat auch ein paar schöne oder gute Momente so, aber der wirkt halt auch nicht aus einem Guss und versucht da so ein bisschen zu viel, glaube ich, auch und über seine Möglichkeiten hinaus zu erzählen. Ja, und dann mittendrin hast du halt einen Diesel, der da halt nicht wirklich diese Beschützerrolle irgendwie so annehmen kann und will. Ja, war nicht wirklich glücklich. Muss man ihm unbedingt nicht mehr angreifen. Mir fällt gerade auf, zwei interessante Sachen hatte ich noch übersehen, die noch Anfang der 2000er gewesen sind. Das eine, Extreme Rage auf Deutsch, A Man Apart. Das war so ein Rache-Film. B-Film. Glaube ich, so ein Rache-B-Film. Und vielleicht die quintessentielle Anfang 2000er Vin Diesel-Rolle, Triple X, Baby. Ach ja. Triple X, stimmt. Mit der PlayStation. Ja, yeah, man, ja, ich bin Xander Cage, der wirklich, Xander. Der es sollte doch die moderne Variante von James Bond dann werden. Ne? Der, wie hieß es, die haben auch damals wirklich gesagt, der James Bond der Xbox-Generation oder so. Der PlayStation-Generation. Oder haben sie Xbox dann gesagt? Weil der PlayStation sagte ja auch hier, ich gehe jetzt nach Hause und spiele PlayStation. Die haben auch PlayStation im Film gespielt, weiß ich ja, noch. Ja, ja. PlayStation 1. Ich weiß, ich glaube, das war mal irgendwo stand. Ich hatte irgendwann mal so einen Zusammenschnitt für einen Beitrag gemacht, wo ich Szenen aus Filmen genommen habe und Triple X war der einzige, wo das Wort PlayStation ausgesprochen wurde, den ich gefunden habe. Also habe ich mir da noch in Erinnerung. War ich aber sehr enttäuscht, als dann im zweiten dann da Ice Cube war. Ice Cube, ja, aber auch der Rest der Ice Cube macht Kinogänger. So schlecht. Der macht es wirklich so schlecht. Der macht es richtig schlecht. Also ich würde sagen, Ice Cube ist nur noch schlechter in Ghost of Mars. Ja, ja. Und sind wir schon da? Hier in dieser Film. Dieser Motorradfilm? Nee, ich meinte diesen Film, wo da diese Kinder, in dem sind wir schon da. Sind wir schon da? Ja, sind wir schon da? Alter, weil der Film. Und dann gibt's da noch das ist Folter, ey. Die Nachfolger im Kajak oder so, da ist da auch noch was. Sind wir immer noch nicht da oder so? Es gibt, da gibt's eine Fortsetzung von? Nee, ich glaube sogar zwei. Alter, nein! oh Gott, es gibt's sogar zwei. Alter, seid ihr. Ey, hallo, das ist doch ein Verbrechen, ey. Wie schuppen von da. Und gibt's, was wäre denn eine gute Ice Cube-Rolle? Friday war dabei? War gut, war brauchbar. Ja, natürlich Dings. Boys in the Hood, oder? Boys in the Hood, Mann. Achso, da. ist er da dabei? Blu-ray, gewesen? Junge. Boys in the Hood, Blu-ray, richtig gut, ja? Ich krieg dir immer durcheinander. Boys in the Hood, Menace to Society. Welcher war mit Chris Rock als Cracksüchtigen? War das Menace to Society? Das war, glaube ich, Menace to Society. Mario van Peebles? New Jack City war Mario. New Jack City, genau. Mario van Peebles. Menace to Society war kein Bekannter, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, New Jack City war mein Favorit aus der damaligen Zeit dann gewesen. Ach, da musst du den Wesley Snipes-Fan hier rechts von mir fragen. Was für ein Ding? New Jack City. Ich fand New Jack City, der hat mich so aufgeregt irgendwann. Die ganze Nummer mit den Drogenabhängigen, ich fand's so ätzend, der Spasti. Weißt du, geht zurück und was war das Erste, was er macht? Drogen. Direkt wieder Drogen. Ja, wo ich mir gedacht habe, ey, was ein... Ja, aber das zeigt doch so, wie das ist, so mit Abhängigen. Ich krieg schon. Jetzt habe ich aber auch. Geisterboy? Geisterfrau. Geisterfrau. Geisterboy mit Pizza. Mit Pizza? Oh, meine Frau ist echt die Beste. Geisterboy! Ja, dann hol doch mal warte, ich hol die Pizza. Hol doch mal deine Pizza ab. Guten Tag. Können wir doch noch im Podcast essen, Gregor? Ist das nicht super? Ja, das ist immer das Beste. Aber da freuen die Leute sich auch. Ja. Ja, lass ich schön drin und ich mache die Schmatzgeräusche dann extra lauter. Womit überbrücken wir das jetzt? Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Triple X? Ja, Triple X 1 fand ich eigentlich ganz cool. Es hat zu der Ära damals jedenfalls gepasst. Das war so das typische, die Action-Mentalität. Man hat ihm und fast auch schon... Stimmt, er hatte diesen Pelzmantel dann an. So einen richtig geilen Pelzmantel einfach. Ja, Pelzmantel und Snowboard fahren. Das hat so ein bisschen dazugehört. Man hat schon, wenn man zumindest dort dann im Teenageralter gewesen ist, könnte man den abnehmen. Ja, James Bond ist ein bisschen passé, bevor dann die Neuerfindung dann quasi der Serie gekommen ist mit Casino Royale. Das könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt so weitergeht. Die neue Generation. Ich muss sagen, ich habe das ja gar nicht so in Verbindung gebracht. Also zumindest damals, wo ich das gesehen habe. Dass das jetzt wirklich so dieselbe Kerbe, dasselbe Publikum treffen soll irgendwie. Es waren für mich immer zwei irgendwie völlig verschiedene Sachen, aber natürlich, ja. Eigentlich hat das schon eine Ähnlichkeit so ein bisschen. So ein bisschen alles überdrehter noch. Ja, das hat sie eben. Hollywood weiß eh nicht, was ankommt und was nicht. Sie werfen irgendwas auf die Leinwand und hoffen, dass es kleben bleibt. Ja, und dass Leute Geld dafür bezahlen. Und das war Triple X. Dann der Versuch dort gewesen. Aber warum hat Diesel keinen Bock mehr auf Triple X gehabt? Ich weiß nicht genau, was der Grund dann dahinter war. Also ich meine, wenn du dann genau siehst, in der Abfolge Triple X war 2002, Extreme Rage, also Man Apart noch dazwischen, aber sein Leidenschaftswerk, die Riddick-Serie, dann hatte sich wohl voll da reingeschützt in Chronicles of Riddick 2004. X, ich meine jetzt mal ehrlich, der zweite Triple X, gut, vielleicht war das Drehbuch davor schon fertig und Diesel hat es gelesen und hat sich gedacht, nee, das ist selbst mir zu doof. Oder du hast vielleicht wirklich das Pech gehabt nach dem enormen Flop von Chronicles of Riddick. Da sind ja Projekte wie der Baby-Nator oder sowas entstanden, ne? Wo dann einfach, es kann so schnell passieren und schon wirst du eben nicht mehr vorne dran. Aber war War der Baby Nator echt vor nach Chronicles of Riddick? Ja, ein Jahr nach Chronicles of Riddick, okay, war der Baby Nator. Also, dass da, es kann so schnell passieren und schon bist du eben nicht mehr so bankable, sagt man auf Englisch, ne? Dass dann, wir können dem nicht mehr einen 100 Millionen Dollar Film dann an die Hand geben oder sowas. Lass es mal mit Ice Cube probieren. Die mögen ja diese schwarzen Rapper ganz gerne. Ja, aber ey, mal ganz ehrlich, das finde ich halt, ich meine, dass Riddick das nicht mehr gemacht hat, okay, das ist das eine, ja. Aber warum in aller Welt nehmen die dann Ice Cube für die Rolle? Alter, Ice Cube ist klein, hat keine Muskeln. Und, also, hallo? Das geht doch nicht. Ja, also, ich meine, okay, Vin Diesel ist jetzt auch nicht der Größte, aber. Die wollten Ice Tea haben, haben falschen angerufen. Ey, Ice Cube, Mann. Ey, wenn der natürlich da irgendwie mit seiner Gang angekommen wäre, dann hätte der vielleicht halb so viel Eindruck geschindet wie Vin Diesel alleine so. Was soll das? Ich verstehe es auch nicht. Also, ich habe die Entscheidung nie verstanden. Vor allem hat Ice Cube wirklich nur einen Gesichtsausdruck in dem ganzen Film. Ja, hier, Gregor, ich glaube, da möchte jemand gratulieren. Oh, das. ja, dann. Gregor hat nämlich gestern Geburtstag gehabt. Und ja, ja, jetzt soll ihm nochmal gratuliert werden. Und ja, wie gesagt, meine Frau ist hier groß. Hallo. Dieser Podcast hat alles. Ja, alles. Glückwünsche, Glückwünsche. Auf jeden Fall hat er coole Frisuren. Ja, ja, warst vorher nicht dabei, aber es war jetzt ein Kompliment sozusagen in deine Frisur. Ja, ja, du hast die Beste im Raum auf jeden Fall hier, inklusive Howard. Das wäre auch nicht schlecht. Oh, wir haben jetzt eine dicke, fette Pizza, ey. Das ist echt ja, Hammer. Das werden wir gleich dann verköstigen, parallel natürlich dazu. Wir versuchen die Schmatzgeräusche so laut zu machen, wie es geht. Für unsere Freunde das hier. Aber da glaube ich, haben wir aber auch einen guten Punkt gefunden. Dann gleich in Richtung, wie heißt das nochmal? Riddick. zu gehen. Worüber wollten wir eigentlich reden? Ja. Aber ey, ich hätte jetzt eigentlich immer noch irgendwas gehabt. Also, ich würde gerne nochmal kurz auf diesen Punkt eingehen. Ja. Von wegen Schwarzenegger. Achso, der ist das Äquivalent? Genau. Ja. The Diesel Stallone. Ich meine, jetzt hängt es natürlich vom jeweiligen Fan-Standpunkt aus ab, würde ich sagen. Ich denke mal, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ey, ich finde Vin Diesel viel, viel geiler als The Rock. Ja. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, die sagen, ey, ich finde beide cool. Ja, also ich würde mich auch eher jetzt sagen, ja, obwohl doch. Ich finde The Rock cooler als also Vin Diesel. Also cooler, als Wrestling-Fan kann es für mich natürlich nur eine Antwort geben, das ist klar. Aber es hilft viel zusammen, dass die eben dieses direkte Zusammenspiel in Fast and Furious 5 gehabt haben, ja. Alleine, dass die zumindest eine Kampfszene dann sozusagen geteilt haben und daraus auch eine Film-Bromance entstanden ist, glaube ich, kann man sich, auch wenn es da Lager gibt, irgendwo in der Mitte treffen. Im besten Fall. So wie die beiden es in der Mitte der Leinwand gemacht haben. Aber meinst du jetzt generell oder nur bei Fast and Furious? Allgemein. Allgemein. No? Allgemein. Also ich finde halt auch, dass... Weil ich finde halt, bei Fast and Furious muss man eigentlich Vin Diesel irgendwie mehr mögen. Ich finde, der hat ein Urgestein, oder was? Meinst du? Ja, ich finde da einfach, ich finde die Rolle einfach irgendwie viel ikonischer als The Rock. Dumm? Ja. Da gebe ich dir auch gar nicht mal Unrecht, beziehungsweise da gebe ich dir recht. Genau das Gegenteil, also. Also hast vollkommen recht, er ist auf jeden Fall die Figur der Serie. Ja. Aber ich finde halt trotzdem, dass die Serie einen sehr großen Sympathieschub erhalten hat, dadurch, dass The Rock in Teil 5 oder ab Teil 5 dabei war. Es war perfektes Casting, um da nochmal das Momentum hochzuhalten. Und, ne? Was ich übrigens auch eine gute Entscheidung fand, wo ich am Anfang noch voll gehatet habe, als ich gehört habe, dass die da mitmacht, ist hier die Haywire-Tussi. Die Gina Carano. Gina Carano. Ja, dass die da mitgemacht, das war echt cool. Das hat einen guten, also die hat geile Moves drauf gehabt, so, die hat auch ein paar coole Szenen gehabt. Und vorher dachte ich so, weil ich fand Haywire so schrecklich. Ich meine, aber ihre Kampfszenen waren geil. Bei Haywire? Ja. Ja, gut, die waren schon ganz okay, aber der Film an sich, war ein ganz großer Schrott, fand ich. Also wirklich, ey, war auch Soderbergh, ne? Aber es fühlte sich an wie ein Soderbergh-TV-Film ein wenig. Also an Stellen, es hat billiger ausgesehen, als ich es erwartet habe. Allein, ey, Antonio Banderas da zum Schluss, ey, ne, ohne Witz. Und dann vor allem auch noch hier Michael Fassbender voll verschenkt, ey, also ganz schlimme Verbrechen, einfach, die dieser Film da gemacht hat. Obwohl die Szene mit Fassbender war mit einer der besten. Ja, natürlich, ja. Das ist ja so Fassbenders Ding halt so, ne? Ich muss gerade drüber nachdenken. That's what he does. Wenn das Äquivalent von Stallone und Schwarzenegger heutzutage Diesel und The Rock sind, wer ist das heutige Äquivalent von Antonio Banderas? Ist es immer noch Banderas? Gibt's da jemanden, der in die Bresche gesprungen ist? Und so ein Latino Man. Ryan Reynolds. Und sag nicht Carlos Estevez. Boah, jetzt esse ich wirklich schon Rede, das ist schlimm. Warte mal, erzähl noch mal irgendwas, ich muss hier. Muss das mal ein bisschen mampfen. Dann dort aus. Gibt's nicht Antonio Banderas der Neuzeit, oder? Eigentlich nicht, ne? Also Antonio Banderas immer noch. Enrique Iglesias. Ja, wer ist gern? Nicht Enrique, achso, Enrique, ja doch, Julio war ja sein Vater. Enrique Iglesias. Ist einfach top. Ja, ja. Und Begnade der Schauspieler. Ja. Mal ganz ehrlich, jetzt diese Szene bei Desperados, die ist ja wohl Hammer oder nicht? Also die Rolle. Die spielte doch voll gut. Bei Once Upon in Mexico. Also ich meine, was heißt, okay, da muss er nicht viel spielen, aber ich finde es irgendwie trotzdem super cool, dass er da dabei ist. Man kann Enrique Iglesias nicht absprechen, dass er gut Schauspieler hat. Er hat ja auch jahrelang den Hetero gespielt mit Anna Kournikova. Naja, also ich habe mich da auf jeden Fall gefreut. Danny Trejo ist der neue. Ja, Danny Trejo. Okay, aber der ist ja doch schon so lange dabei, Mann. Ja, aber Dennis der Leo. Ist, glaube ich, mehr irgendwie im Film der macht, zu sehen der macht, als macht Antonio das, glaube ich, noch lange. Nur wegen Robert Rodriguez, ey. Auch über 70, ne? Der Danny Trejo. Was wäre der ohne den? Naja, Danny Trejo war schon echt, der war auch bei Heat dabei, ja. Zum Beispiel. Ja gut, aber der hatte doch nie große... Ne, der war halt immer eine Nebenfigur. Ja, aber Danny Trejo ist eben auch ein... Ein Unikat, ja. Ein absolutes Unikat. Auch Umberto Dobina, Vice City. Super gesprochene Rolle. Dann ich finde, Danny Trejo ist halt wirklich nur, wie der halt aussieht. Und das war's. Und jetzt... Also, weißt du? Es ist das Drumherum. Der hat auch die Präsenz eben für das, was er darstellt. Und der ist ja auch wirklich dann, kommt aus einem glaubhaften Milieu, dass er solche Personen dann darstellen kann. War er auch im Knast lange Jahre. Ja, klar, aber jetzt mal... Ich darf demnächst mit ihm sprechen. Findet ihr, dass er wirklich... Dass er eigentlich Schauspieler hat, also jetzt in dem Film, weil ich für mich stellt sich das immer nur so dar, er sieht einfach nur so aus, wie er halt aussieht, und dann redet er einfach ganz normal einfach. Der redet einfach nur das, was da steht. Ich hab wie so ein Nachrichtensprecher. Ja, wenn ihr diesen Podcast über iTunes hört, ich habe mal so einen kleinen Danny Trejo Kurzfilm dann verlinkt, gibt es Danny Trejo beim Essen kochen. Ja, schau euch das mal an. Der sieht doch wahrscheinlich dann genauso aus, wenn er Essen kocht, wie wenn er jemanden abballert, oder? Bang, bang, rein das Salz. Oder seine Gedärme rausreißt, um sie in einen Hubschrauber reinzuwickeln oder so. Ja, aber der hatte doch genau also den gleichen Gesichtsausdruck, oder? Schon gesehen, oder? Ja. Ja, bestimmt. Also ich denke mal, er hat sein ganzes Leben lang, selbst wenn er irgendwie freundlich im Restaurant was zu essen bestellt, bring me Beans. Also Beans. Ich finde echt, Danny Trejo ist halt besser aufgehoben in der Nebenrolle, ey. Ja gut, ja, ich finde, also Machete Kills finde ich jetzt halt leider, naja. Na, Robert Rodriguez hat auch allgemein in meinem Ansehen ein bisschen abgebaut, immer kontinuierlich. Ja, seit Desperados geht es eben immer relativ runter. Übrigens, Spy Kids, der kleine Junge aus dem ersten Film, den habe ich in L.A. getroffen vor einigen Jahren, dann dort. Der saß hinter mir in der gleichen Wrestling-Veranstaltung, die ich geguckt habe. Siehst du, wie weit die Spy Kids gebracht haben? So weit hat sie gebracht, ja. Das Mädel von Spy Kids ist doch jetzt auch in Machete Kills mit dabei, jetzt als knackige junge Tussi. Oh, sind viele knackige junge Tussis. Eine der knackigen ist auf jeden Fall das kleine Mädel aus Spy Kids. Okay. Damals, ist ja schon ein bisschen her. Ja, gut. Gibt es da auch wieder so Fake-Nack-Szenen? Ja, es gibt so eine 3D, aber mit Amber Heard. Fake-3D-Nack-Szene. Die ist doch B, oder? Lass mir die Hoffnung wenigstens. Ich glaube ja. Ja. Aber sie ist wieder mit Johnny zusammen. Also. Ist eigentlich bekannt, okay. Wer das Body-Double für Lindsay Lohan war bei Machete 1? Nee, aber das war ja auch nicht, also es war ja auch egal, weil die Szene gab es ja schon, bevor feststand, dass Lindsay Lohan mit in Machete zu sehen sein wird. Ach so. Also die Szene. Ich frage mich bloß, ob das irgendwer bekannt ist, außer, was weiß ich. Aber die meistens weißt du ja nicht, wer die Body-Doubles sind. Nee. Das einzige hier, Julia Roberts, gab es ja die eine. Genau, die von Julia Roberts, die war die einzige, die mal richtig bekannt geworden ist. Für Pretty Woman eben, weil die nie nackte Haut dann selbst dort gezeigt hat. Okay, Riddick-Time haben wir. Ja, aber pass auf, jetzt ein guter Übergang. Ja. Jetzt habe ich einen Spitzenübergang. Geil. Aber das ist leider auch im Spitzenübergang nur zum dritten Riddick-Film. Egal. Mach es trotzdem. Machete Kills sieht nämlich jetzt mittlerweile aus, also wirklich wie Spy Kids, nur mit halt abgetrennten Köpfen und rausgerissenen Gedärmen so, ja. Also, ja, also dafür, dass das Rodriguez ist ja der Meister des wertigen Films an sich, dass er mit wenig Geld viel draus macht. Also El Mariachi habe ich erst nach Desperados gesehen, aber dafür, dass es eben so ein $7,000-Film gewesen ist, okay, aber ich Mir hat er nicht so viel Spaß gemacht, weil er so übertrieben absurd gewesen ist, fand ich, El Mariachi. Aber Desperados ist ein super Film. Ja. Ne? Und ja. Auch... Von ist auch ein super Film. Ja, ja. Nur immer weiter, wo er bei Spy Kids in dieses Kindersegment und viel dann mit Greenscreen gemacht hat, die haben alle diesen Plastik-Look, der natürlich auch bei dem aktuellsten Riddick dann vorhanden ist. Klar, da sprechen wir aber dann, wenn es dann so ist. Ich finde, der aktuelle Riddick sieht halt besser aus als Machete Kills. Das ist jetzt klar, das hört sich jetzt im ersten Moment falsch und komisch an, ja, von wegen, ey, das ist doch ein Trash und bla bla bla und das soll doch absichtlich scheiße aussehen. Aber es gibt da ja auch trotzdem Filme, die sich Mühe geben, dass Filme scheiße aussehen. Ja, ich glaube, es hat auch Black damit Dynamite zu tun. Black Dynamite zum Beispiel. Das ist auch eine bewusste Sache. Und auch solche fast komplett Greenscreen-Filme, glaube ich, wenn du so ein fantastisches, fiktionales Setting hast, ob es jetzt dann die Griechen in 300 sind oder ob es ein ferner Wüstenplanet bei dem dritten Riddick jetzt sind, da passt eher diese Qualität mehr dazu. Das ist ein bisschen glaubhafter, weil die Situation so anders ist, aber wenn du einen in Anführungsstrichen Film, der in dieser Welt spielt, dann hauptsächlich über Greenscreen bestreitest, dann glaube ich, ist da noch ein bisschen Diskrepanz im Kopf. Ne? Warum dann nicht richtige Gegenden nehmen? Ja, genau. Also das verstehe ich halt auch nicht. Die ergibt sich da Mühe, um so eine Aztekenpyramide zu rendern und sowas, ja. Und ich frage mich halt, ey, nimm doch die Zeit und die Arbeitskraft irgendwie und stell einen Gummidarm her, der irgendwie irgendwo rausgerissen wird und dann und richtig viel Soße verspritzt. Ey, und der vor allem genau bei solchen Sachen eben, das ist es, was ich, diese Greifbarkeit, die vermisse ich bei Filmen, die irgendwas Howard Carpendale. Er glitzert. Die was dann dort vermitteln soll. Ich kann keinen Horrorfilm ernst nehmen, der CGI dann macht oder irgendwie Splatter über CGI zeigen will, weil mir die Körperlichkeit fehlt. Ernst nehmen will ich den Film ja, nicht. Aber ich will mich halt mit Freude okay, ekeln. Okay, nennen wir es mal einfach, ich kann mich nicht so drin fallen lassen und es so akzeptieren, als wenn die wirklich einen Plastikdarm durchs Bild ziehen. Genau. No? Ich will halt sagen, ja, und nicht, oh, da ist ein Frame falsch gerendert. Ja, und nicht nur Pixelbrei. Nee, ja. Da bin ich Grafikhube, sag ich wirklich. Gut, wir jetzt die Riddick-Filme. Pixelbrei müsstest du eigentlich direkt auf Chronicles of Riddick kommen. Ja, An die Messerszene. Stimmt. Wisst ihr noch die Messerszene, wie ja? Scheiße die aussieht? Ja, okay, der hatte, also für einen teuren Film hat er natürlich auch seine ein bisschen nicht ganz so gut aussehenden Stellen gehabt. Ey, aber das ist so kacke, diese Messerszene. Wenn wir die Wurzeln dann beobachten, also Pitch Black, damals der erste Film, wo Richard B. Riddick, der Charakter, aufgetaucht ist, war von 2000 und im Grunde, also ich als jemand, der Vin Diesel eben gar nicht im Blick dort hatte und auch den irgendwann von der Videothek, glaube ich, ausgeliehen hat damals, es war wirklich so ein Film, den man eher dann so drüber entdeckt hat oder vielleicht mal lief der nachts im Fernsehen, kann auch dann gut sein, als Fan der typischen Alien-Formel, natürlich es ist nichts anderes als ein mit weniger Budget, Low-Budget produzierter Alien-Knockoff, würde man heute sagen. Ne? So einer nach dem anderen auf einem fremden Planeten wird dann gekillt, ne, von Aliens, dass am Ende nur eine gewisse Art von Leuten übrig bleibt. Wer ist Alan Ripley? Weiß man dann auch, obwohl, da ist auch der Vergleich. Ne? Der Hauptakteur des Films ist ja nicht Vin Diesel, sondern Radha Mitchell. Ne? Radha Mitchell, die auch in Silent Hill die Hauptrolle gespielt hat. Und die landet zusammen mit Wings Hauser, glaube ich, dann auch als wie hieß er nochmal? Hier Cole oder wie Jones. Jones war genau der Kopfgeldjäger Jones. Und ihr Charakter landen auf dem Wüstenplaneten eben dort und sind stürzen ab, genau. Kommen in Meteoritenhagel und dann ist es ja noch so ganz dramatisch, weil sie will genau. Ja die... Ich fand es ein sehr cooles Intro, weil es gleich so ja. BÄM! Ja, vor allem, weil es ja auch direkt mit dieser... Geil, die Kurve. BÄM! Ja, man sieht, wir sehen gerade den Ausschlag dort bei der Aufnahme. BÄM! Ja, jetzt werden sie ihn ärgern. Was wollte ich sagen? Vor allem halt dann auch halt noch dieser diepe moralische Konflikt zu Beginn. Weil die müssen sich doch von diesen Leuten trennen, ne? Also das sind doch irgendwie... Nee, sie will sich halt von den Leuten genau, trennen. Machen sie ja dann nicht. Aber sie sagt, das ist unbedingt notwendig, damit sie jetzt noch richtig landen können. Und dann überzeugt aber der andere Typ sie noch davon, das nicht zu machen. Genau, nicht die Kapsel. Was natürlich nicht viel bringt, weil von den 40 Leuten, die da in dem Schiff sind, stirbt trotzdem fast jeder. Aber Aber gut, dass wir es nochmal besprochen haben vorher. Hätte sie eigentlich noch zu ihm sagen müssen, so, Alter, was habe ich dir gesagt? So, hätte sie Scheiße auch vorher absprengen können. Ja, kein Problem. Ist aber schön, dass so wird charakterliche Tiefe ein bisschen schon aufgebaut, ohne dass da wirklich super klare Grenzen gelegt werden. Also jeder ist nicht, das ist der klare, reine Held, sondern die trifft auch Entscheidungen, die vielleicht unpopulär dann sein können. Als auch hier Wings Hauser dann, der eigentlich auch ganz, obwohl der ist schon relativ deutlich als Bösewicht dann gezeichnet. Dort aus, aber du hast ja wirklich den... Na ja, gut, okay, eigentlich das war das Schöne an dem Film eben dort, dass der Aufbau der Figur Riddick, die in anderen Filmen vielleicht anders dargestellt worden wäre. Ne? Aber du kannst dir ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht sicher sein, so dieses Mysterium, dieses Build-up da ist, ey, achte, dieser Riddick, der darf nicht freikommen, der wird so und so, hat das und das gemacht, kann im Dunkeln sehen, kann das und das machen. Es kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen, den ganzen Film über. Ja, das Ding, also ich muss jetzt sagen, ich habe Riddick war auch ein Film, einer dieser Science-Fiction-Filme, die ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Mhm. Ja. Und da lief vorher schon immer irgendwie in den Filmen, die ich zuvor gesehen habe, lief da schon immer der Trailer. Mhm. Und da sehe ich diesen Trailer und denke, und dann siehst du halt nur diesen Absturz, bla bla bla, und dann siehst du halt diesen krassen Typen, diesen Riddick, wie er dann irgendwie rumgrölt. Geiler Strickpulli, Howard. Und das ist das Beste für die Zuhörer, immer wieder mal so ein Howard-Satz zwischendurch, denn der kann Samstagnacht, 1984, geil. Einer seiner größten Hits. Du lügst. Und ja, halt, und stürzen ihn da ab. Und ich sehe den Trailer und denke mir so, okay, das wird bestimmt so sein, Predator-mäßig. Mhm. Jetzt sind die Jungs, die ihn eigentlich beschützt, also die ihn gefangen genommen haben und so, die werden jetzt eigentlich, also er ist so eine Art, ja, Rambo in Böse, der die quasi alle systematisch abschlachtet, so dieses, ja, der Killer quasi. Was auch eine interessante Idee gewesen wäre. Das war halt so der erste Eindruck, den dieser Trailer vermittelt, wo ich gedacht habe, okay, die stürzen sich auf den Planeten ab, er kommt frei und macht wahrscheinlich jetzt alle platt, um dann alleine irgendwie abzuhauen. Wäre ein mögliches Szenario. Und dann aber auf einmal, zack, hier, seltene Sonnenkonstellation, ja, und scheiße, die wird alles verdunkeln und bla bla bla. Mhm. Und das ist genau der Moment, wenn genau diese Viecher dann ausbrechen. Ja, das ist ja eigentlich auch so das Ding bei den Riddick-Filmen generell, dass die immer am Anfang dir sagen, das ist die Bedrohung, und dann ist die Bedrohung aber eigentlich eine ganz andere. Genau. Beim ersten Film ist noch so, dass er ja eigentlich die Bedrohung darstellt, und dann merken die, okay, es gibt noch eine andere Bedrohung. Und beim dritten Film ist ja auch wieder eigentlich genau dasselbe. Genau, ne? Genau das Gleiche, aber das, also beim ersten Teil war das ja eigentlich schon für so einen kleinen, war ein B-Film, also es war ein Genre-Film. Nicht im negativen Sinne. Nein, nicht im negativen Film, also das soll man auch nicht so irgendwie negativ sehen, also wenn ich jetzt irgendwie von Trash rede oder so, dann ist das ein Y-Film, ja, und Riddick ist halt, es ist ein solider, irgendwie astreiner, lupenreiner B-Film halt, ja, aber genau dafür muss man halt sagen, ist er halt doch, hat er ein paar gute Kniffe drin. Ja, ja? Absolut. Weil halt dann plötzlich kommt man nicht, und ich dachte halt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, ey, ja, das ist ein Monsterfilm. So, ja, okay, also das ist so Alien, das Alien-Prinzip, ja. Irgendwelche Viecher dezimieren alles, was da ist, so. Und am Ende bleibt halt einer übrig, wie es halt in tausend anderen Horrorfilmen auch schon war. Genau, und da eben reingeworfen, die Figur des Riddicks, die eben nicht so klar definiert ist als gut und böse. Also der Riddick als Figur unternimmt ja auch eine Entwicklung dann dort, ne? Weil man sieht so das Zusammenspiel mit den anderen Leuten und auch dieses typische One-Liner-mäßige, wo man sich natürlich immer freut, wenn dann irgendwas von Riddick dann selbst kommt. Es hätte aber trotzdem ausschlagen können in die eine oder andere Richtung. Ich habe als Zuschauer gehofft, dass sich Riddick sozusagen dann, ey, hilf denen doch mal oder mach das mal und entscheide dich nicht für das andere, auch wenn du der Schwerverbrecher ist. Und es hat ja dann zum Glück für mich sich im Positiven dann geäußert. Also bei Pitch Black unternimmt er halt die größte Wandlung auf jeden Fall von allen Riddick-Filmen, würde ich meinen. Absolut, aber ab Ende ist es ja dann formiert, da hast du ja einen anderen Riddick sozusagen, der schon gewiss gefestigt ist im Auge des Zuschauers, aber diese Reise mitzumachen als Zuschauer, das war das Faszinierende an Pitch Black, was einen normalerweise recht ordinären Monsterfilm nochmal interessanter gemacht hat, weil das Persönliche darunter noch gekommen ist, was über den, lass uns einfach Leute nach und nach abkratzen und mit Sci-Fi-Konzept und so weiter drüber hinausgegangen ist. Ja, aber den Eindruck hatte ich zum Beispiel nicht. Also für mich war das halt in erster Linie, ich wusste ja, dass Monster kommen, also habe ich auf die Monster gewartet, ja. Und für mich ging es in dem Film primär um die Monster. Ja, ich dachte, es geht primär um die Monster. Mhm. Das war das, worauf ich gewartet habe. Und dann fällt mir diese Figur auf, ja, dieser grummelige, irgendwie nur brummelnde Typ, der mit den Nachtsichtaugen, was ja eigentlich eine ganz coole Idee ist, so, ja. Und der eigentliche Held, diese typische Strahlebacke, Wings Hauser ist, ja. Den man so sieht und sich denkt, oh nee, ey, der ist eigentlich echt schon zu glatt, irgendwie, um ihn wirklich cool zu finden, so, oder keine Ahnung, zu blass. Ja. Und dann entwickelt der Film halt so eine Eigendynamik irgendwie. Mhm. Und dann kommen auch echt relativ spät erst die Monster, ja. Ich hatte halt echt gedacht, das wird so eine Chase-Geschichte, irgendwie so eine Hunt-Down-Geschichte. Das ist wahrscheinlich wirklich dadurch, dass du schon wusstest, dass Monster kommen. Ich wusste es eben nicht. Ne? Und hat dann zum Beispiel es waren noch überraschende Wendungen in der Richtung, dass jetzt noch ein Monsterfilm sozusagen draus wird und nicht eben ein bisschen so das Charakter-Überlebensstück und wie sich das dann dort angedeutet hat und die auch auch wenn ich sage jetzt nicht über die Qualität der Effekte, die ist natürlich nicht zu vergleichen mit ganz großen Hollywood-Produktionen, dann dort aber der auf einmal sehr deutliche Splatter-Grad dort eben. Ich glaube, Claudia Black spielt dort ja auch eine der Rollen, bekannt aus Farscape und Stargate beispielsweise, die wird ja auch dort gemeuchelt dann im Film. Die wird ja in der Mitte dann durchgehackt einfach so und dann, okay, jetzt ist das so ein Film. Das habe ich gar nicht erwartet, abgeht. Doch, das habe ich erwartet, darauf habe ich gehofft. Also das war das, was ich sehen wollte. Mhm. Und hatte dann aber halt einen Film, der eine richtig coole Figur noch nebenbei hatte. So, ja? Also man muss ja sagen, Riddick hat da Charisma und ist die Figur, die am meisten interessiert. Und wird aber nicht wirklich so direkt in Szene gesetzt. Ja? Und selbst wenn es eigentlich klar ist, dass Riddick die Karre aus dem Dreck ziehen muss, selbst dann hat die Radha Mitchell immer noch, sag ich mal, verhältnismäßig gut Gegengewicht. Ja, sie hat wirklich dort die Hosen eigentlich wirklich an dort immer oder versucht Herr in der Lage dort zu bleiben und ist jemand, der sich auf die eine Art mit Riddick der Figur messen kann. Ja. Weil du auch gerade sagtest, mit der Spannung, dass die Monster erst so spät kommen, ne? Das finde ich aber wirklich bei Pitch Black besser als beim dritten jetzt, weil ich finde, der Pitch Black hat echt eine schöne Spannungskurve, so. Der baut das gut auf, so diese Bedrohung durch die Monster, so, und sagt, erklärt dir wirklich, dass das echt fiese Biester sind, gegen die man eigentlich nicht so wirklich eine Chance hat halt. Und das finde ich halt immer cool. So, wenn und wie passend ist es da, dass man eben jemand, der als Monster aufgebaut wurde, als Riddick, will ich mal sehen, wie der sich gegen diese richtigen Monster jetzt dort schlägt. Ja, er wurde ja quasi durch die Erzählungen und Legenden, das ist so ein harter Typ und der macht das und pass auf das und das und das. Und man weiß ja als Zuschauer nicht mehr von Riddick als das, was man im Film von den anderen Leuten über Riddick erfährt und das, was man von ihm erfahren hat. Mal sehen, wie das dann aussieht. Was kann er wirklich alles? Ne? Im Dunkeln sehen, das und das machen, das passt ja natürlich. Ah, welch Zufall, dass er genau die Fähigkeit hat, die ihm jetzt dort hilft. Dort. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen konstruiert, aber egal. Ne? Das war ja von vorne. Diese Konfrontation ist eben cool, wo er im Dunkeln gegenübersteht mit dem Monster. Das irgendwie nutzvoll im Film ist, so, ja. Womit er ja quasi zum Helden wird. Ja, oder von mir aus zum Anti-Helden. Ja. Lassen wir ihn immer noch sein bisschen eigenes Ding so. Er ist ja wirklich. Er soll auf jeden Fall sein. Es wird ja auch sogar öfter gesagt in den Filmen, dass er ja das Böse ist eigentlich. Also, dass er. Das heißt, war nicht sogar der Untertitel vom ersten irgendwie noch Fight Evil with Evil oder so? Oder irgendwie sowas? Weil das sagen die auch öfter mal so bei Chronicles of Riddick, da geht's wirklich ganz am Anfang in diese Ansprache von Judi Dench. Multifacial. Da redet sie, glaube ich, auch irgendwie darüber, dass man manchmal in unserer heutigen Welt oder so, da braucht man Böses, um Böses zu bekämpfen oder sowas. Irgendwie sowas. Also es wird ganz explizit immer gesagt, dass Riddick kein Held ist. Aber ich finde zum Beispiel, der Kult, beziehungsweise der Hype, der um Riddick in Pitch Black gemacht wird, den fand ich wesentlich besser und dezenter irgendwie noch, ja, also klar. Du meinst innerhalb des Films da? Innerhalb des Films, ja, also weil das Ding ist, dass Riddick zu coolen Sau gemacht wird, das wird ja halt von Film zu Film schlimmer. Ja, also im zweiten war es ja penetrant, wie viele Leute ihn abfeiern. Ja, das werden wir, aber da ist es auch eine. Im dritten ist es ja wohl ganz schlimm. Ja, im dritten ist es ganz schlimm. Ja, es ist ganz schlimm. Das mit ist der Tussi. Ja. Oh. Ja, aber nicht nur mit der Tussi, auch mit der Selbstinszenierung von Wiesel selbst. Also, ja, gut. Wiesel selbst. Ja, Wiesel wird wohl hängen bleiben. Meinst du, die Tussi war seine Idee? Oh, das wäre so scheiße. wenn das seine Idee war, dann gehört er echt geschlagen. Ich kann es mir vorstellen. Es muss vielleicht die Idee sein. Stellt euch das Gespräch mal vor, so. Ja, okay, ich habe das Drehbuch hier gelesen, aber mir fehlt da noch so eine Lesbe, die dann also doch heterosexuell wird, weil sie mich so geil findet. Das kannst du doch nochmal mit reinstreuen. Weißt du, in meinem Kopf, ich Diesel habe ja den Charakter Riddick so erfunden und entwickelt. Und ich, also Riddick kann auf jeden Fall sexuelle Gesinnung ändern. durch sein Antlitz alleine. Durch ja, sein, ey, das ist so doof, sein, okay, das ist auch ein das Punkt. Das ist echt da eine der bescheuertsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Da werden wir drauf zu sprechen kommen. Das Drehbuch selbst und der Film wurde ja gedreht von David Toohey. Da hat ich ja kurz vorher nochmal reingeschaut. Der hat ja, bevor er mit Riddick dann den, oder mit Pitch Black den Film gedreht hat, sehr viele Drehbücher in Hollywood verfasst. Moment, ich schaue da nochmal kurz nach. Und ich glaube, es war so ein bisschen, die Figur Riddick wurde ja im Zusammenspiel zwischen David Toohey und Vin Diesel dann sozusagen kreiert, gemacht. Die haben natürlich dann auch die anderen Filme gemeinsam realisiert und gedreht. Aber ich glaube, der ganze Hype, der im Nachhinein eben so als Kultfigur des Riddicks, dadurch, wie dieser Film nuanciert damit umgegangen entstanden ist, ist ein bisschen so rausgekommen, okay, jetzt haben wir den Startpunkt, jetzt will Vin Diesel diese große universenumspannende Geschichte dann erzählen. Und ich meine, das ist so dann in der Richtung, ich weiß nicht, als ich Chronicles of Riddick dann gesehen habe, ich habe mich sehr gefreut drauf, eben weil ich Spaß hatte an dem ersten Riddick, aber das war überhaupt nicht der Film, den ich sehen wollte eigentlich. Ja. Na? Das Geile ist ja, habt ihr das mal gelesen, dass Tui und Riddick damit ja so eine Herr-der-Ringe-Äquivalent machen wollten? Irgendwie sowas, genau. Ja, und das merkt man ja auch dann. Also bevor wir auf den zweiten Film direkt zu sprechen kommen, es gab ein Bindeglied zwischen dem ersten und dem zweiten Film, der sozusagen die Geschichte zwischendurch erzählen wollte. Und Vin Diesel als selbstbekennender Videospieler, und er wird sich ja, glaube ich, selbst auch als Nerd bezeichnen, der spielt ja Dungeons und Dragons. Selbstbekennender, riesengroßer Herr-der-Ringe-Fan auch. Herr der Ringe und alles drum und dran. Lass das die Frau nicht sehen. Oh Gott. Daniel hat was umgeworfen. Wird ja immer schlimmer hier. Na, das ist ich, das Stück hier. Ja, als Bindeglied, Vin Diesel hat sich, ich weiß nicht, hat er sie gegründet oder zusammengetan, Starbreeze Studios als Spieleentwickler sozusagen versucht. Und Escape from Butcher Bay hieß das Spiel, das kam auf der ersten Xbox dort raus. Und man sagt ja heutzutage gerne, Batman Arkham Asylum hat die Filmumsetzung dann salonfähig gemacht. Escape from Butcher Bay war so eine Bindeglied-Episode, die eine Geschichte von Riddick erzählt hat, die aber wirklich sehr, sehr gut auch als Spiel funktioniert hat. Fand ich. Ja, die Story hat halt gut, das Spiel... Ich hab's damals auf der Xbox 1, nicht One, sondern der alten Xbox ein bisschen gespielt und dann, als dann das Remake gekommen ist, zusammen mit Dark Athena, dem Sequel, dann nochmal ein bisschen deutlicher. Es war eine interessante Geschichte, die dort erzählt wurde. Gameplay-technisch hattest du natürlich aus der Ego-Perspektive, musstest du da einen Knastfilm in der Zukunft sozusagen. Ich habe damals im Beitrag den Vergleich gemacht, das ist so ein bisschen so Prison Break im Weltraum. Na, so, du kommst nicht hier raus. Du kannst immer auf mich zählen. Ja, Mann, Azad und Ich hol dich hier raus. Ich hätte es zum Beispiel, es gab ja auch dann im Film später eine Gefängnisszene für so 10, 15 Minuten. Wie geil wäre es gewesen, wenn der komplette zweite Film so ein Knastfilm gewesen wäre? Ey, na? Du meinst, wo er die, wie hieß er dann jetzt? Kyra da rausholt. Also, weißt du, was ich richtig zum Kotzen finde? Und da ist halt auch leider Riddick echt ein Paradebeispiel für. Ja? Wenn du in dem zweiten Film irgendwas erzählst, wovon im ersten Teil nie die Rede war. Ja, ja, als ob man mein Lieblingsbeispiel ist immer die Mumie 2. Ja? wo Rachel Weisz plötzlich die Reinkarnation irgendeiner ägyptischen Pharao-Alten ist. Welch Zufall. Und ausgerechnet Brendan Fraser ist irgendwie der Typ, der eigentlich dafür gedacht worden war oder auserkoren war mit seiner Tätowierung, ja, die man im ersten Teil auch nicht gesehen hat, ja, die diese Mumie da irgendwie platt machen sollen oder irgendeine, die Totenstadt, bla bla, weißt du, die ganze Scheiße. Ja, also und bei Riddick genauso, weißt du, dann ist auf einmal der Furiane, ja, diese edle, kämpferischere und rebellische Rasse, ja, von denen du nicht einmal vorher im ersten Teil irgendwas gehört hast. Das ist, und ich verstehe halt auch nicht, dann kommt noch so ein George Lucas irgendwann daher und macht denselben Müll mit diesen Medichlorianern, ja. Hast du den ersten drei Filmen nicht einmal was von gehört und jetzt hast du auf einmal ein Symbiont-Wesen irgendwie, was dir die Macht verleihen soll. Also das ist das Paradebeispiel wirklich von so too much information. Ja, dann warum macht man sich sowas kaputt? Warum lässt man nicht so ein bisschen Restmythos immer mal? Ja. Also man könnte es, glaube ich, dann zusammenfassen, durch den Erfolg den Kulterfolg, DVD-Erfolg, den Pitch Black dann gehabt hat, im Vergleich dazu produktionsbudgetmäßig ist ja dann der Chronicles of Riddick, der 2004 gekommen ist, auch hochgeschossen, der hat, glaube ich, auch an die 100 Millionen Dollar Budget gehabt, wahrscheinlich durch das gute Standing von wie diesel Erfolge als hier XXX, Erfolge mit Fast and Furious, und dieses Maß an Größenwahnsinn, der vielleicht ein wenig dazu gekommen ist, okay, wir haben die Chance, jetzt unser eigenes Herr der Ringe Riesenuniversum mäßig zu machen. Fette, also der dritte war ja schon angedacht. Also die wollten ja eine richtig fette Franchise die hatten sich schon gedacht, wie das dann, dann greift. Dann hat aber die Qualität des Films und das, die Zuschauerreception sozusagen da ein bisschen reingegrätscht. Was ich meinte mit dem Spiel, was dazwischen gekommen ist, der Riddick, den man in dem Spiel sieht, ist für mich noch näher dran an dem Riddick. Genau, also ja, das man kriegt da natürlich auch schon gewisse Sachen dieser Mythologie dann dort zu sehen, wie er seine Augen bekommt, dass es eben nicht nur direkt eine Operation gewesen ist, wie es angedacht war. Das war ja eine der coolen Sätze aus dem ersten Film, die eigentlich mal operieren lassen im Knast, aber es ist ja eigentlich doch ein bisschen anders gewesen, wie man später rausfindet. Es war überfrachtet mit dem Versuch aus dieser eigentlich simplen und immer auch dem mysteriösen Figur, das Mysterium wurde rausgenommen und daraus eben dann ein Auserwählter gemacht, der in dem Universum ist, wo dann die Necromonger regieren und komisch blau sind. Ja. Die Necromonger, also diese komische Sekte. Ich musste auch an den Dune-Film von David Lynch ein bisschen denken. Aber diese Necromonger-Jungs, die gibt's ja, das ist ja wirklich so ein Science-Fiction-Universum, ne? Ich habe keinerlei Ahnung. Es kann sein, dass es das gibt. Sind das nicht die von Hellraiser? Das sind die Necromanten, glaube ich. Heißen die nicht so? Ich könnte es jetzt nachschlagen, beziehungsweise ich könnte jetzt losgehen und das eben nachschlagen, weil ich habe es letztens irgendwo in einem Artikel geschrieben, aber Ich würde jetzt echt behaupten, dass die bei Hellraiser Necromonger heißen. Ach, bei dem, du meinst mit dem Würfel Hellraiser? Na ja. Klar. Nee, das sind Zenobiten. Cenobites, ja. Also ja, Cenobites, ja, tatsächlich. Ach klar, Xenobiten. Aber wo waren die Necromanten oder die Necromonger? Necromonger, ja. Ich glaube, es gibt, das Ganze basiert, also diese Idee Necromonger, beziehungsweise diese Necromonger basieren auf einem Science-Fiction-Universum, das es schon bereits gab. Was Tauli da, das ist so ähnlich, sagen wir mal, ein Vergleich wäre Guillermo del Toro, der das Cthulhu als Grundlage nimmt, um seinen Film zu machen. Genau, für Hellboy, bei Hellboy damit rein bastelt. Genau, und er plante ja auch das Mountain of Madness dann genau, später. Genau, also ja. Verstehst du, also das ist auch so eine Art, Ach ja, und auch hier das Carpenter-Ding dort, in The Mouth of Madness, ist ja auch Cthulhu als Grundlage sozusagen, aber wird nicht direkt angesprochen. Wird dort angesprochen. Okay, dann hat er ein Konzept genommen, was da schon in gewisser Art ein bisschen formiert war, aber es wurde dann eben diese coole Figur Riddick, die immer noch, also sich ein bisschen wie Riddick anfühlte, auch noch so coole Sachen mache so und speziell seine Sprüche immer zwischendurch abgelassen hat, hat bei dem Mysterium verloren, ist in einer Geschichte gelandet, die eigentlich sich entfernt hat von dem, was ich cool gefunden habe. Dann gibt es dann Intrigen drumherum, du hattest Thandie Newton als intrigante Das ist ja auch wirklich, also ich meine nichts gegen Thandie Newton, nichts gegen Carl Urban und so, ja, aber diese ganze Necromonger-Geschichte, die sie da aufziehen, ich hätte es nicht gebraucht. Die ist so Banane, von vorne bis hinten. Ja, ich meine, was wollen sie uns erzählen? Dass es so eine Kastendings-Geschichte ist, also so eine Kollektivgeschichte hier wie die Borg oder sowas, ne? Mhm. Wo das Kollektiv das Entscheidende ist, ja. Dennoch haben sie einen Anführer. Okay. Akzeptiert. Dass das Kollektiv das Entscheidende ist? Wieso? Die sind doch die ganze Zeit auf der Suche nach dem Underverse. Genau, und das Underverse, das sollte ist doch so eine religiöse Sekte, ist das doch im Prinzip. Ja, sehen wir in Teil 4 dann wahrscheinlich. Leute, entweder das war ja nicht, das war der ursprüngliche Plan, dieses Underverse irgendwie mal zum eigenen okay, und das waren diese beiden Sachen sozusagen, die im Film aufeinander getroffen sind. Die Figur Riddick sucht nach seinem Heimatplaneten Furian. Das ist und so ein peinlicher Name, das ist so typisch, ey, hier, wir brauchen einen Film, den 15-Jährige geil finden. Geil, das können wir auf T-Shirts drucken, ne? Furian. Wenn es dann nötig ist. Und es arbeitet gegenüber die Planung der Necromonger zusammen. Also Chronicles of Riddick als Film war sehr Kraut und Rüben eben. Er hat einige interessante Szenen oder interessante Setpieces, dieses Ding auf dem Planeten, wo dann die Sonne, wenn sie dann dort scheint, dann alles verbrennt. Das ist aber eine der unlogischsten Sachen überhaupt. Vor allem ist das halt auch so dumm. Es ist wieder so, ey, hier, wir brauchen noch so eine Szene wie bei Pitch Black irgendwie, nur diesmal andersrum. Packen die nochmal irgendwo mitten rein, ja? Es ist so überfragt. Es macht aber auch so null Sinn. Ey, ohne Scheiß. Da ist die sagen noch, dass es irgendwie 500 Grad heiß oder so, wenn die Sonne kommt und verstecken sich hinter einem Stein im Schatten. Okay, alles cool. Alles cool. Und dann weiter. Riddick liegt irgendwie einen Tag da rum in diesem Licht so. Bis da irgendwann mal dann gerettet wird. Aber er sieht immer noch. Ist nichts passiert. Keine Verbrennung, gar nichts. Das ist wie noch nicht mal gebräunt, so. Er hat sich zeitlich gewendet immer, damit er so gleichmäßig Ja, vor allem so dumm. Dann schüttet er sich das Wasser aus der Trinkflasche rüber, um dann in der Sonne quasi einmal an dieser Felswand entlang zu schwingen, um die Alte da aus der Spalte rauszuholen. Ja, weil dieser Film schwingt von Setpiece zu Setpiece. Er verbleibt nie länger an einem Ort, also 10, 15 Minuten, aber es kommt nicht irgendwie richtig zusammen. Ich muss dran denken, bei diesem Feuerplaneten, der Anfang von, wie ist nochmal die Ben Stiller-Komödie hier mit Robert Downey Jr., du weißt schon. Tropic Thunder, die künstlichen Werbespots am Anfang, wo Ben Stiller mit dem Baby in dieser Feuereiswüste dort ist. Archer oder so. Das war eigentlich, das wirkte fast schon glaubwürdiger als das, was wir auf dem Planeten dann dort gesehen haben bei Chronicles of Riddick. Vor allem, weißt du, dann bist du am Anfang auf dem einen Planeten, ja, dann muss er halt die Alte aus dem Knast holen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wie geil wäre es gewesen, hätte der zweite Riddick einfach in diesem Knastplaneten da gespielt, weißt du, der ausgehöhlt war, wo sie nur unter Tage waren. Das wäre sehr cool gewesen. Und da hätten sie irgendwie entkommen müssen. Macht daraus einen Escape from the Prison Movie dann daraus mit dem Charakter Riddick. Das ist das, was ich schon am Spiel dann gefunden habe. Die hätten einfach das Butcher Bay Ding verfilmen sollen. Ja, Flucht aus Butcher Bay. Das haben viele Leute gesagt, mach aus Chronicles of Riddick das Spiel, dann kannst du den Scheiß bei den Gamern lassen, aber hast einen coolen Film dann stattdessen. Für ein Spiel wäre Chronicles of Riddick eigentlich fast ideal gewesen. Ja, du hättest wirklich jeden Level, was anderes zu tun. Ja, da hakst du deine Sachen ab. Und Cutscenes, die du wegdrücken kannst. Und das kommt hinzu. Wenn nötig. Aber der hat gar nicht so schlechte Kritiken, ne? Hat er echt nicht so schlechte Kritiken? Der ist richtig gut durchgefallen. Bist du dir sicher? Ja. Ich glaube, der hat gar nicht so schlecht, der muss ich jetzt nochmal nachgucken, also aber ich meine mich noch zu erinnern, dass der gar nicht so schlechte Kritiken hatte, lustigerweise. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er abgestraft wurde damals. Nee, ich meine, er wurde auch echt abgestraft, aufgrund genau seiner, sag ich mal, wie sagt man das, ist das Kongruenz, oder also dieses... Das nicht so, die nicht vorhandene Kongruenz. Ja, die nicht vorhandene Kongruenz, ja, also oder Konsistent oder so. Ja, er hat einfach überambitioniert. Überambitioniert ist viel das zu überambitioniert. Überambitioniert und dann am Ende darunter vergessen, den gleichen oder einen guten Film zu machen. Das ist das eben, obwohl du eigentlich die guten Voraussetzungen hast. Du hattest mehr Budget, um an den Sachen, wo du vielleicht an Pitch Black was mäkeln warst, kannst dort dran zu arbeiten. Aber es wurde einfach, obwohl auch der Tuhi und der Diesel dran saßen, draufgezimmert, bis der Film unter der Last dieser ganzen Elemente zusammengebrochen ist. Auch das Ende, das natürlich eigentlich kein Ende ist, sondern ein Setup für den nächsten Film sein soll, der ja schon geplant war. So diese Conan der Barbar-Nummer dort macht dann, wie, ich bin jetzt der König? Ja, ne? Ja. Und was dann natürlich später im Sequel dann ganz schnell aufgelöst wurde, um dann wieder einen komplett anderen Film draus zu machen. Wir haben Karl Urban nur für einen Drehtag, bitte beeil dich. Bitte beeil dich, ja. Wir haben Szenen von ihm vorher genommen. Und war der erfolgreich? Ich könnte jetzt mal. Wer sagt das? Ermittelt's also mal. Hier Frankfurter Rundschau sagt zum Beispiel. Okay, die Frankfurter. Riddicks Kampf gegen die fanatische Sekte geht weit über die typischen Mechanismen von Hollywoods sonstigen Action- und Science-Fiction-Spektakeln hinaus. Auch Tauri jagt zwar seinen Helden von einem Action-Setpiece zum nächsten, doch jede der Sequenzen ist Teil eines Reifungsprozesses, der in den Historiendramen und Tragödien Shakespeare wurzelt. So entfernt die Welt von Riddick auch von der unseren zu sein scheint. Letztendlich ist sie ihr näher, als man es aus dem Kino gewohnt ist. Tauri hat einen radikal eigenen Kosmos erschaffen, in dem er nun den philosophischen und moralischen Fragen unserer Zeit nachgeht. Alter, ja, wann bekomme ich meinen Scheck? Oh, habe ich das laut gesagt? Ja, und hier, die anderen sind auch so ähnlich, die hier noch stehen. Oh Gott, na gut, dann muss er gut in Deutschland aber besprochen worden sein, weil ich habe ja so die Ami-Review-Ecke dann im Kopf, also ich verfolge ja auch immer ganz gerne die Box-Office-Sachen zwischendurch. Ich weiß, dass Riddick mit sehr viel Tamtam gestartet ist, aber dann so richtig von den großen Kritikern, Roger Ebert oder sowas eher, nee, das war nix. Hat ja auch gerade mal so Break-Even irgendwie eingespielt, ne? Ja, und wenn du... Millionen mehr oder so. Wenn du da zusammen nimmst, einen Film, der 100 Millionen Dollar gekostet hat, da gibt's immer ein bisschen so andere Schlüssel, aber muss mindestens das 2- bis 3-fache weltweit einspielen, um Break-Even zu kommen, weil das Filmstudio eben nicht alles von dem Geld bekommt. Und 100 Millionen Dollar bei Radicals of Krennic, ja, ist dann zusammengenommen mit DVD-Verkäufen, mit später Blu-Rays und so weiter. Und da haben die einen großen Abstrich bei dem Film machen müssen. Ist dann eben verständlich, dass ich hätte nie gedacht, dass wir nochmal Riddick die Figur sehen, was ich schade fand, eben weil das drumherum, das Butcher Bay hat mir gut gefallen. Es gab ja auch noch diesen begleitenden Anime, so eine halbe Stunde Anime, so ein, Dark Fury. Aber der kam, glaube ich, erst nach. Kann sein, dass er danach gewesen ist. Der gefiel mir echt gut. Der war echt okay. Ich fand auch, wie Riddick gezeichnet war, also wie die Figur, der Stil, den fand ich echt sehr, sehr. Es passte gut rein, also die amerikanische Zeichenkunst oder Zeichentrick Abteilung, jetzt abgesehen von den, was du im Kino siehst, die sind mittlerweile sehr von japanischen Sachen inspiriert und so diese Symbiose aus diesem japanischen Nung-Upper mit dem westlichen Design hat mich auch ein bisschen so an Aeon Flux dann erinnert, wenn man das noch kennt. Dezent. Okay. Ja? Also nicht, das war natürlich auch noch krass, aber so Weltraum stilisiert gezeichnet, hatte was ein bisschen davon. Ja, also ich mochte das Kantige halt so. Ja, ne, und das hat gut dazu gepasst, aber ich dachte auch, ja, dann ist jetzt wirklich erstmal Schluss mit der Figur. Aber kam dann nicht noch Assault und... Genau, das zweite Videospiel sozusagen, also Butcher Bay wurde immer eben als Beispiel hochgehalten, hey, unabhängig davon, wie das mit dem Film funktioniert hat, das ist einer der Titel, der auf der ganz alten Xbox zu den besten dann gehört, ja, wenn du dann so Sachen genannt bekommst, Aufzählung, ey, Xbox 1 ist jetzt zu Ende, was waren die besten Titel? Ja, Halo haben wir gern gespielt, Butcher Bay war toll und mir fällt zumindest kein weiteres ein im Moment von der Xbox 1, was da so genannt wurde. Tor-Talk wahrscheinlich. Also ich habe heute ein Interview mit Final Fantasy Erfindern gemacht und von dem Final Fantasy 13 Macher ist Tor-Talk sein Lieblings-Pokémon. Habe ich in Erfahrung gebracht. Exklusive Tor-Talk. Infos. Da würde sich ja freuen jetzt über die Mega-Entwicklung. Ja, da hat Tor-Talk jetzt Kanonen auch an den Armen. Das, ich glaube, gerade darüber würde er sich freuen. Und da war noch ein Entwickler, seins ist Eevee. Sein Lieblings-Pokémon. Eevee? Ist das nicht dieser, der ist das sehr Fuchs? Eevee? Nee, ach so, das vom neuen von ich glaube schon, ne? Das, oder wie heißt der? Floink, glaube ich, oder sowas. Nee. Irgendwie sowas. Müssen mal, ist das nicht der kleine Fuchs, Eevee? Oder so? Oder also der kleine Fuchs ist jetzt das eins von der Starter-Pokémon von X und Y jetzt. Ja, ich dachte jetzt an die ganz alten. Mhm. Also unabhängig davon. Ich weiß nicht, wie ich auf die Pokémon gekommen bin. Ich auch nicht. Zumindest erfolgreich, immer als erfolgreiches Spiel angesehen und es wurde dann bei Starbreeze Studios ein zweites Spiel in Auftrag gegeben, dass man zumindest über diese Form nochmal die Serie in Erfolg oder aufrechterhalten kann. Dark Athena ist ein Sequel zu dann Escape from Butcher Bay, was im gleichen Zuge nochmal neu aufgelegt wurde, kam raus 2009 müsste es gewesen sein, das müsste auch so um die, also ich weiß noch, ich habe den Beitrag damals zur Folge 100 gemacht von Game One und habe da erstmals auch richtig dann wieder Butcher Bay gespielt. Dark Athena als Spiel selbst gefiel mir ein bisschen weniger als Butcher Bay, weil es so zwei recht klar getrennte Bereiche hat. Das hat das erst schlecht auseinanderhalten. Ey, die also Dark Athena hast auch, du so einen großen Stealth-Bereich am Anfang, wo du so Stealth-Action auf einem Raumschiff machen musst. Dann stürzt du ab auf einem Planeten, das ist dann Dark Athena, der weiter Gefängnisplan, ich weiß gar nicht mehr, was es gewesen ist, vor so einem richtig lilanen Weltraum und so weiter. Und dann wird es ein ziemlicher Shooter die ganze Zeit nur. Ich weiß auch noch auf jeden Fall, dass bei Dark Athena das an mich auch so war, dass das so ein typisches Stealth-Game war, wo man eigentlich am liebsten gar nicht Stealth machen würde, sondern wo es eigentlich viel einfacher ist, die Typen einfach über den Haufen zu schießen. So. Sondern wo einem das immer nur so aufgezwungen wurde. Wo ist denn das? Da springst du, glaube ich, einmal über so eine riesen... Über so eine riesen Schlucht oder irgendwie sowas. Mm. War das das? Das kann gut durchaus sein, dass es das also gewesen so ist. Also ja, Schacht oder ja. So. Ja, es ist auf jeden Fall, es versucht dich in diese Stealth-Sachen zu lenken und eigentlich ist der Charakter als Riddick mit im Dunkeln sehen und sich anschleichen an Wachen und sowas auch eher dafür geeignet. Aber oft hat bei Dark Athena mehr die Action geholfen und das ist schade, dass es eben nicht mehr zumindest da diese doch recht gute Mischung aus Story-Parts, dann Stealth-Parts, Schuss-Parts und so weiter wie bei Butcher Bay gegeben hat. Ich habe es als Zubrot gerne dann genommen und es ist immer noch ein gutes Set sozusagen. Also ich kann es auch jedem nochmal empfehlen. Die Spiele sind nicht so schlecht gealtert. Ne? Ja, kann man sich immer ich hab letztens halt gerade für einen Beitrag über den neuen Riddick habe ich mir die Spiele nochmal noch mal organisiert, so ein paar Szenen daraus. Ja, ich finde es auch nicht so. Also ich muss sagen, also mittlerweile ist man dann doch, also wirkt es dann schon echt befremdlich. Ja, es hat Kisten sich über Kisten halt, ne? Es ja. Besteht alles nur aus Kisten in diesen Spielen. Ja, heute wäre es ein Beitrag von George McCrade wahrscheinlich, ja. Wenn wir dazu aber was machen echt, würden. Echt, das ist ganz krass mit den Kisten dabei. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand die Atmosphäre der Cutscenes war trotzdem in beiden Spielen, auch wenn sie jetzt wirklich weit auseinander liegen quasi, fand ich trotzdem sehr hoch. Also die hatten eine coole Atmosphäre irgendwie immer noch. das ist der Vergleich, den du eben gemacht hast, wenn Chronicles of Riddick der Film als Videospiel eher existiert hätte. Diese Art von Darstellung, diese Art von Geschichte, Charaktere, wie es zusammenkommt, es passt für ein Videospiel, ja, eben. Für ein Videospiel, und, super. Und weil da bist du am Ende auch nicht sauer, wenn das Ende vielleicht nicht so cool war oder so. Ja. Weil vorher, wo das Ende eigentlich ganz cool war, fand ich. Von Dark Athena das Ende? Nein, aber ich meine jetzt von Riddick. Also Chronicles of Riddick, den Film. Ach so, okay. Das also wenn jetzt Chronicles of Riddick ein Videospiel wäre, ja. Dann hättest du über das Ende nicht so, okay. Hätte ich mich über das Ende nicht so sehr aufgeregt, weil ich vorher eigentlich schon jede Menge Spaß gehabt habe. Aber da ist auch eine geile Szene im Ende. Weißt du noch, wo der ihm die Seele aussaugen will? Da kommt hier der komische Typ zu Riddick, hat ihn halt so niedergeschlagen und dann geht er so hin und will ihm seine Seele aussaugen, weißt du, mit seinem Move so. Und dann strengt sich Riddick so an und sagt dann nur so, fuck you, und haut ihm halt voll eine rein. Give me your soul, fuck you. Bam. Ja, ach, ey, und auch da, weißt du, sind schöne Momente. Ich meine, bei diesen Necromongern, nee, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, da ging es halt wirklich auch immer um dieses Kollektiv. Alle eine Einheit, bla bla bla. Ey, und jeder intrigiert da jeden, ey. Das ist so lächerlich gewesen. Naja, ey, bei den Necromongern, da gab's ja halt diesen einen Übertypen, weil der nämlich, das war der einzige von den Necromongern, der schon mal in diesem Underverse war und wieder zurückgekommen ist. Lord Marshall, oder wie er heißt. Genau, Lord Marshall. So, und deswegen war der so der King von allen, weißt du? Also es hat schon, das fand ich, hat schon, naja, in diesem Universum da halbwegs Sinn gemacht, so. Ja, aber er war halbwegs der King, aber trotzdem wollte ihn jeder vom Thron stoßen. Was ist denn das für ein geiler König? Wollte doch nur die komische Tussi. Naja, er doch auch. Also. Das war ja wohl so ein ganz klarer Fall von Adam und Eva, ja. Adam chillt ab und sagt eigentlich so, ey, alles cool, Alter. Ich bin hier sein erster General, ich bin loyal und alles cool. Und sie war so, nee, nimm doch mal ein bisschen hier vom Apfel, komm. Ihr habt's ja in der Frankfurter Rundschau gelesen, Shakespearesk, ne? Ja, ach. Ja, wenn man nicht sogar vielleicht die Bibel damit vergleichen sollte. Genau. Es ist ein Gleichnis auf die Bibel, jetzt wissen wir es. Ja. Verdammt, hätten wir das damals bloß erkannt, hätte das besser gelaufen. Wir hätten diesen Film zum zweiten Ben Hur gemacht. Ja, also Dark Casino und die Videospiele selbst habe ich seit damals nicht mehr gespielt, aber ich habe sie jedenfalls als gute in Erinnerung behalten. Und zumindest spieletechnisch ist seitdem nichts mehr gekommen oder nichts, was ich jetzt was im Blick, außer vielleicht irgendwelchen Mobile-Sachen, die ich nicht in Betracht habe. Was ist mit Wheelman? War das, wo er springen konnte von Auto zu Auto? Ja, aber ist der Twist bei Wheelman, wo... Gab's da auch einen Game One-Beitrag zu? Es gab, was habt ihr da gemacht? Lass mich mal nachdenken, was haben wir denn da gemacht? Ich weiß es nicht mehr, ich muss mal nachgucken. Ich glaube nicht, dass ich den da gemacht habe, Trant muss den gemacht haben. Das war so bescheuert. Lass mal gucken, das müsste auch so Folge 95, 96 gewesen sein. Ich habe nämlich letztens meine Spiele mal ein bisschen aussortiert. So, und da hast du es gefunden? Wheelman. Und da habe ich Wheelman gefunden, ja. Und was hast du mit dem jetzt gemacht? Ich habe es, glaube ich, noch nicht aussortiert, weil ich dachte, das ist so trashig, das musst du eigentlich nochmal spielen. Ja, auf jeden Fall, lass uns das nochmal irgendwann einwerfen. Trash. Es ist aber nicht Wheelman, war nicht Starbreeze Studios, sondern ein anderes Studio, das ist. Nee, ich glaube, da hat er auch mitgesprochen. Ja, er hat ja versucht, also nachdem er gesehen hat, Videospiele kann ich ja auch ein bisschen was machen, ich schaffe eine weitere Filmrolle, Kunstfigur für mich, vielleicht können wir dann auch eine Verfilmung draus machen. Nur natürlich diese, ich spring von Auto zu Auto wie ein Frosch-Nummer. Ja, wir hatten es ja in besserer Form dann bei Driver Parallel Lines, wo du mit diesem Geisterwechsel-Feature das hattest. Das war das dann zum Beispiel cool. Stimmt, das war dann gut funktioniert. Hat. Nur ich dachte, du sprichst jetzt Wheelman an, weil der Hauptcharakter von dort ist ein Richard B. Riddick in einem anderen Leben oder irgendwie sowas. Nein, in einem Proletenuniversum. Der Paraprolet. Ja, aber Riddick-mäßig ist videospieltechnisch nicht besonders willkommen. Tim, und du hast es dann angesprochen, man hätte nach dem Misserfolg von Chronicles of Riddick jetzt nicht gedacht, weil die Rechte, die lagen ja bei Universal, und da gab es eben wirklich diese Vereinbarung, die dann getroffen wurde, damit dann Vin Diesel nochmal in seiner bekannten Rolle bei Fast and Furious zumindest kurz dort auftritt. Ja, im Tausch, ja, ich mache das für euch so, und dann kriege ich die Rechte für Riddick. Als Donkey Kong ist er aufgetreten. Als DK, als DK. Drift King. Hätte auch diese Auftrittsmusik. Ja, genau. Das war auch so doof. Und dann erledigt er das andere Auto, indem er ein Fass wirft aus dem Fenster. Genau. In dem Parkhaus sieht man dann so das Parkhaus von der Seite so, weißt du? Und dann geht's immer tick, tick, tick. Das wäre sehr lustig doch gewesen. Aber es hat letzten Endes durch die Renaissance von dieser, sagen wir mal, den wieder starken Erfolg mit den Jahren durch die Fast and Furious-Szene, durch andere Projekte, zumindest wieder dazu geführt, dass das Diesel jetzt im letzten Jahr den dritten Riddick-Film, den ich nie erwartet hätte, dass der kommt, tatsächlich realisieren konnte. Ja, mit Riddick. Aber das war ja, also er hat eben im letzten Jahr finalisiert. Ja, also das Ding ist... Also hat ihn schon länger in Planungen gemacht. Nee, oder? Die haben sogar schon 3 Jahre daran gedreht. Also echt? Der, ja. Und da war irgendwas mit der Bank, ne? Ja, ja, also das Ding war, die hatten grünes Licht für den Film. Und gerade, weil halt Vin Diesel wieder auf einem aufsteigenden... Sagt man das, aufsteigende Ast? Ja. Wirklich aufsteigende, ja, aufsteigende Ast? Ist ein aufsteigender Ast? Da, wo Vin Diesel drauf sitzt. Zur Sonne geht. Ja, aber der steht doch fest. Also ich meine... Der nee, der geht so ein bisschen schräg nach oben, weißt du? Ja, weil der zur Sonne hinwächst. Da kann man nach oben klettern, dran. Okay, okay. Ja, gut. So, guck mal, so steht der. Ja, zum Glück habe ich die Kamera nicht an. Ja, weil Tim nach nicht, links nicht, zeigt. Nicht, nicht, nicht. Ich habe mich doch eh schon in die Nessel gesetzt mit Schwarzenegger. Mit Schwange. Schwangenegger. Nein. Das und war gemeint. Hatte, ja, genau, das war gemeint. Und er hat halt grünes Licht gehabt vom Studio. Ja. Macht Riddick. Und dann haben sie halt angefangen, Geld zusammen zu kratzen. Und dann hat das Studio aber gesagt, ey, nee, warte mal, hier, wir ziehen nochmal kurz das Budget zurück. So, das ist uns alles nicht so ganz geheuer. Und dann hat Diesel halt gesagt, ja gut, dann mache ich halt jetzt erst nochmal Fast and the Furious 5. Damit dann ich jetzt auch noch Kohle zusammenkriege. Oh, und Welterfolg. Und er hat sogar sein Haus verpfändet. Oh. Er hat sogar, aber das ist jetzt, ich habe gehört, das ist nichts mehr Neues. Also Metallica haben für Through the Never auch irgendwie ihre Anwesen beziehungsweise einiges an Wert. Ja, und für den Erfolg des Black Album ihre Seele verpfändet. Das ja, gut, ne? Kann wahrscheinlich sein. Ja. Und wie gesagt, er hat halt sein Haus irgendwie mit aufs Spiel gesetzt, hat dann halt Fast Furious 5 gemacht, der ja dann wirklich bombenmäßig eingeschlagen ist. Ja. Und dann hat Studio gesagt, ja, jetzt haben wir auch wieder Geld. Ja. Oh, und dann konnten die das erst fertig drehen. Das waren aber wirklich fast 3 Jahre, die da, glaube ich, irgendwie zwischen starten. Den letzten Part hat er doch aus eigener Tasche bezahlt sogar. Genau, den hat er noch aus eigener Tasche bezahlt. Meinst du, dass das vielleicht ein Grund ist, ich weiß nicht natürlich, inwiefern das Drehbuch dort gestanden hat, aber der Film selbst fühlt sich ja wie 3 kleine Filme auf einmal. Es gibt ja 3 klare Trennungen dort im Ablauf der Story. Es gibt sozusagen den Survival-Film zu Beginn, es gibt dann der Riddick gegen Mercenaries hin und es gibt den Horrorfilm am Ende. Ja. No? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie so, naja gut, am Anfang ist es ja auch, also er trifft ja schon mal am Anfang auf die Monster. Ja, klar, aber das ist ja, also der Film beginnt ja quasi damit, um da wieder aufzugreifen auf die Ereignisse. Wie sind wir zu der Stelle gekommen von dem König Riddick, der dort dann irgendwie... Können wir das vielleicht sowieso mal kurz abreißen, wie das so zusammenhängt? Ja, das können wir, der Film macht es ja auch Filme? Ja direkt am Anfang dann dort. No, das auf der Suche nach Furia haben ihn die Necromonger reingelegt und auf einen anderen Planeten ausgesetzt, zum Sterben dorthin gepackt. Die Necromonger sieht man dann auch nicht mehr wieder. Und Riddick ist dann ja wieder dazu, er sagt es ja auch in so einem Monolog dann am Anfang, ich bin zu weich geworden, zu unachtsam. Ja, Ich habe mich zivilisieren lassen. Ne, und jetzt ist es nicht nur eine, so die ersten 20, 25 Minuten des Films, nicht nur eine Chance, den Zuschauer, die Figur Riddick wieder kennenzulernen, auch der Riddick, der nicht mehr er selbst war, scheinbar, was ich finde, eine ganz gute Parallele ist. Ja, der Riddick, den sehr selbstreferenziell finde ich, so diese Aussage halt einfach zu treffen, dass man sich fast schon eingesteht, ey, okay, ihr hattet recht, so beim zweiten, das war nicht so der Riddick, so, weißt du? Mhm. Und das war halt... Jetzt machen wir wieder den echten Riddick so. Ja. Genau, jetzt und ich als Figur Riddick finde mich wieder dadurch, dass ich versuche auf diesem Planeten, wo mich alles töten will, von wilden Hunden über Schlangenwesen aus dem Wasser und... Die Zebrahyäne meinst du? Die Zebrahyäne, die natürlich, also da natürlich ein voll CGI-Vieh dort gewesen ist, aber auch, ich finde zumindest, ich will da ja auch nicht zu viel spoilern, was dann und so weiter dort passiert damit, aber einen Film lange Zeit davon abspielen zu lassen, wo dann wirklich nicht krass Dialoge gesprochen werden oder Story sich weiterentwickelt, aber alles so eine Beziehung zwischen einer Person und einer CGI-Kreatur dann auch wirklich interessant gestaltet werden kann. Also ich muss... Fandst du das interessant? Ich fand's nett. Ich muss echt sagen, ich fand kurioserweise, ich habe auch gedacht, ja ey komm, das sieht scheiße aus, beziehungsweise ja, die CGI-Viecher sind billig, aber man muss jetzt dazu sagen, die hatten im Endeffekt hatten die auch nicht mehr als 40 oder 50 Millionen. Ja. Zur Verfügung. Und so, es gibt jetzt mittlerweile, also ich muss sagen, ich finde Riddick ist so auf demselben Level wie ein Dread. Ja. Also das ist so ein Independent Mini-Blockbuster, kann man sagen, irgendwie. Ja. Also er macht das Beste aus seinen Mitteln und er setzt alles daran, dass das nicht billig aussieht, beziehungsweise. Genau wie beim ersten halt. Es ist halt, da war es ja auch so. Der hat einfach das Beste aus seinen Mitteln rausgeholt, hat man das Gefühl gehabt. Und jetzt beim Dreier. Zumindest optisch. Ja, und beim Dreier fand ich halt auch. Also, das kann man ähnlich sehen. Ich muss auch sagen, ich find's cool, dass sie quasi der Figur Riddick so eine Art, ja, Phönix aus der Asche-Phase irgendwie gönnen. Weißt du? Der sich nochmal besinnen muss, wer er eigentlich ist. Der nochmal zurück zu dem Tier finden muss, das er eigentlich ist. Ja, oder zu diesem Kämpferwesen, was er eigentlich ist. Ja, und dass der Film halt dann auch wirklich die Eier hat, erstmal eine halbe Stunde lang wirklich genau diese Phase, diesen Aufbau, diese Wiederauferstehung irgendwie zu inszenieren ja, und auch noch dabei einen Vin Diesel nackt durchs Mondlicht latschen zu lassen. mit dem Hintern so richtig im Breitband. Ja, wirklich, dass du wirklich, Gesicht. Ja, kennst du noch die Szene aus Loaded Weapon? Ich ja, spiele genau. Das alte Lass deinen Hintern im Mondschein glänzen Spiel. Ja, super gut. Ja, da musste ich sofort dran denken, als ich das gesehen habe. Ja, ist echt so geil. Aber wenn du nicht kennst, Emilio Estevez latscht nackt durchs Mondlicht. Ja, aber auch Loaded Weapon, bitte gucken. Bitte gucken, wenn ihr den nicht kennt. Wieder großartig. Da ist jemand hinter uns. Fahr schneller. Hast du letztens auch die Stallone-Retrospektive gesehen? Ah, oh, super. Ich habe sogar einen Gag von Loaded Weapon mal in der Sendung verbaut. Mit dem Potato Man. Gar nichts gesehen. Oh, okay. So ja, und du hast gar nichts gesehen. Ist auch alles super. Großartig. Ja, wirklich. An dieser Szene Stelle könnte man dann dort denken. Aber das, also... Es ist eine andere Art von Film, als die ich direkt zu Beginn erwartet, aber ich fand es auch recht nett. Ne? Also ich muss auch sagen, ich habe das erste, was ich von Riddick gesehen hatte, war dieser Red Band Trailer, wo der ja schon richtig schön wo viel schon richtig abging wahrscheinlich. Schon richtig viel schön. Das 2-Minuten-Ding, ja. 2-Minuten-Ding, was so mega lange war? Ewig lang, ja. Das war super lang, ne? Und dann auch richtig schön viel Splatter-Szenen drin. Mhm. So, ja. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, komm, ey, wenn das sowas wird wie, keine Ahnung, ja, Pitch Black mit ein bisschen mehr Härte, so fine by me, ey, überhaupt kein Problem mit so. Und dann kommt aber halt dieser Film und er zeigt da quasi erstmal so der mit dem Wolf tanzt in Outer Space. Ja. Ja. Der mit dem Renderwolf tanzt. Ja, genau. Oder mit der Hyänen. Ey, pass auf, jetzt die Frage, ja. Will Smith in I Am Legend mit seinem Hund? Gegen was? Ja, doch. Gegen Riddick mit seinem CGI-Hund. Mit seiner Zebra-Hyäne. Wer ist cooler? Schwierig. Jetzt müssten wir echt überlegen. Nein, ey, was willst du denn jetzt sagen, Alter? Will Smith mit seinem Sohn in After Earth. Nee, also, ich finde ja in I Am Legend genau die Phase irgendwie am stärksten, wenn Will Smith wirklich nur mit seinem Hund durch die Gegend zieht. So. Der Film hört für mich ja auf, wenn die Story einsetzt. Also, ja, aber würdest du denn sagen, Will Smith oder was? Ja, schon. Also ich meine, er spielt es ja auch besser. Und ja, klar, aber, ja, aber dafür ist I Am Legend halt so mega scheiße. Ja, der Rest halt, ja. Zumindest so eine im Riddick-Film dann eine entstehende Mensch-Tier-Freundschaft, Herrchen und Hündchen sozusagen. Ist schon nett gewesen, dass da du dort. Ich muss auch sagen, ich finde es halt mutig, ja. Er baut da so Szenen rein, wie halt nun mal der Arsch im Mondlicht. Ja. Ja, und, das wäre auch ein toller Filmtitel. Hey, den gibt's hundertprozentig schon, den Filmtitel. Er lässt sich da diesen jungen Hund fangen irgendwie und dann hier noch mit dem Gift, weil er gegen das mit er. Mit dem Gift, wo er sich selbst wird, dann immunisiert. Und so Sachen halt, ey. Ich fand's wie gesagt mutig, aber auch auf der anderen Seite echt unterhaltsam. Also ich hatte da Bock drauf. Ja. Ich hätte es gerne noch ein bisschen länger sogar gesehen. Ja, also ich stimmt, als es dann quasi in die nächste Phase des Filmes ging, also ein bisschen länger hätte ich es glaube ich gerne noch gesehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann dann ja, auch irgendwann gewesen wäre. Ich will mich gar nicht beschweren. Der Film ist an sich dann sowieso zu lang für das, was er eigentlich ist. Ja, eigentlich schon. Er hätte durchaus ein wenig knackiger sein können. Also die zweite Phase ist dann das, was du vielleicht beim ersten hier Pitch Black dann angesprochen hast. Es ist dann das Rambo-Ding, aber hier auch dann mit klar den unser Anti-Held Riddick, der natürlich Heldenverehrung von den zwei rivalisierenden Söldnerbanden, die ihn jetzt jagen wollen, die er natürlich die Riddick selbst auf den Planeten holt, damit er dir ein Raumschiff klauen kann. Aber ein guter Plan. Es ist eigentlich ein ganz guter Plan. Und also ja, aber sowieso, das ist ja sein Ding so. Das macht er ja so, ne? Er klaut ja eigentlich immer Raumschiffe dann. Ja, klar. Also, das macht er ja beim ersten Mal eigentlich, was macht er beim zweiten und macht er beim dritten dann auch nochmal? Anloggen und fertig machen. Genau. Ja. Ne? Und diese ganze Dynamik, die danach entsteht, das ist ja auch ein bisschen so die, vielleicht kann man auch sagen, Riddick ist ein bisschen so Batman, er ist das Monster, vor dem die anderen Leute Angst haben. Ja, aber, ne? Also ich finde, da gebe ich dir aber jetzt leider, also muss ich sagen, muss ich entgegensprechen, ich finde genau die Phase, wo er nur auf der Jagd ist, die finde ich leider ein bisschen zu lang. Also das ist mit die Schwächste. Nee, ich hab jetzt nicht gesagt, dass ich die gut finde oder sowas, okay. Aber ich meine nur, ich will den Kontrast dann dort setzen. Ja. Ne? Weil da beginnt eben, es hätte auch ein ausgewachsener Film sein können, aber der ist eben sehr klar davon definiert. Der Part ist so verliebt in die Figur Riddick, ne, dass er sich drumherum zwei Söldnergruppen geschaffen hat, die ganze Zeit, oh Riddick, oh Gott, der größte, beste Mensch aller Zeiten, oh, ich hoffe, ich den fangen können, oh Gott, der bringt uns um. Also so ist er dann, recht lange Zeit. Und dann der Drogendealer aus Bad Boys 2, der die ganze Zeit nur rumschreit. Ja. Vor allem der auch so eine bescheuerte Figur ist, der halt nichts kann, der kann einfach nichts. Der kann nur die Maul aufreißen, mehr kann er nicht. Der hat auch noch nicht mal eine Schusswaffe, der hat nur eine Machete. Der macht mit der Machete aber auch nichts. Ja, und steht halt 5 Minuten vorm Schrank. Ey. Ja, allgemein die Söldnerpaare, die dort, oder es sind ja ungefähr so bis zu so 10 Leute, die da ankommen. Irgendwie mit Ausnahme von jetzt ich als Galactica-Fan, dann so Katie Sackhoff, die natürlich dort auch ihre Talente zum Beweis stellt. Dort sagt einmal für 3 Sekunden, einmal für 1,5 im Spiegel. Die andere Seite. Ich musste wirklich innerlich, so habe ich so gefeiert, weil ich mir gedacht habe, das ist der Moment, auf den so viele Battlestar Galactica Nerds irgendwie 4 Jahre lang gewartet haben. Battlestar Jakulactica. Wir fahren raus. Ja. Und ich muss aber auch sagen, Respekt an sie, dass sie halt wirklich da mal eben kurz den Blitzer gemacht hat. So. Also das fand ich. Und von ihm wird dann auch nochmal extra angesprochen, ne? Von wem? Von Riddick. Er spricht ihre Nippel ja nochmal explizit an. Stimmt. Und sagt nämlich, was sagt er? Dass ihre Fingernägel lackiert sind. Sie sagt irgendwie Schweinchenrosa oder sowas. Und er sagt dann irgendwie genau wie deine Nippel oder so. Ist es da, wo sie dann abtransportiert werden am Ende, so diese Diskussion übereinander? Nee, das ist ganz am Anfang, so, wo sie das eines der ersten Mal sehen, da duscht sie gerade. Mhm. Er kommt dann rein so von hinten und fasst sie so irgendwie fast an und sie kriegt es auch irgendwie mit, denkt aber, es wäre Santana gewesen. Mhm. Der Ach so, der dann dort der Drogendealer-Typ herumgefleucht hat. Ja, ey, also... Und dann spricht er sie nochmal darauf an und gibt ihr damit zu verstehen, das war ich da in der Dusche und so. Ja, und ihr hat es dann gefallen natürlich eingeschaltet, weil es ist ja Riddick, ja, da vergesse ich auch meine sexuelle Gesinnung. Ja, dann das ist dafür. Total dumm. Also die Bande an Söldnern, die dort ankommt, ist schon sehr aus der Klischeekiste so zusammengebaut. Komplett, einmal durchs Buch durch. Einmal voll auch, ich will jetzt nicht explizit nennen, wer die wichtigste Figur dort ist von denen, weil das vielleicht ein bisschen spoilerisch werden würde. Ne? Ja, oder für die Leute, die Dave Bautista ist auch irgendwie... Bautista sowieso, ey, als Wrestling-Fan freue ich mich eh immer, wenn ich Bautista sehe. Und dann guck dir mal diesen komischen House of the Rising Sun an oder so. Achso, du meinst mit dem Eisenfäusten dann dort? Und, nee, das ist Man of the Iron Fist. Achso, was war House of the Rising Sun dann? Da spielt er irgendwie so ein Türsteher, da spielt hier auch links mit, die Tussi aus Crank, wie heißt die, Amy Smart? Amy Smart, okay. Ja. Ja. Und er spielt irgendwie einen Türsteher von so einem Laden, der halt dann irgendwie Drogengeschäfte verwickelt. C-Film. Bautista dort auch eben keine großartige Rolle, die ihm da gegeben wurde, aber ein charismatischer Söldner, aber der Rest irgendwie so ein Klischee nach dem anderen. Und im Endeffekt, das Einzige, was du dort dann gucken kannst, wie kreativ kann Riddick sie nach und nach so erledigen, damit er seinen Plan umsetzt, mit einem der Schiffe zu fliehen. Und auch zumindest, es gibt ja eine Handvoll nette Szenen dort, diese Nummer mit, okay, jetzt mache ich den Schrank auf mit der Power Cell und allem. Die fandst du nett? Also was gab es denn sonst, woran man sich da festhaken kann? Eben kein Nichts. Ja, das fand ich ja ein bisschen schade. Also das, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist von dieser, sag ich mal, Riddick macht erstmal die Gruppe irgendwie klein. Ja. Das war original der Plastiksack, den sie da, mit dem sie die Typen da auf den Boden einschmeißen. Ja. Das ist das, was mir am meisten irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Das ist auch so schön trocken. Und das war ja auch super kurz, die Szene. Das war ja wirklich nur so eine kurze Montage, so mehr oder weniger, wo immer so, oh, nee, er ist nicht hier. Tot. Dreht sich um, oh, mein Partner ist weg. Eingesackt. Und die nächste Szene irgendwie, der kriegt noch was ab und der bleibt in der Bärenfalle oder keine Ahnung. Die Bärenfalle war geil. Diese Riesenfalle? Die ja. Riesenfalle. Ja, die war aber, schon, ey, wie, oh, ja, das die war so sehr krass. Ja, ey, aber natürlich, ey, ja, du siehst die am Anfang und du, ey, kein Film führt so ein Ding ein und es wird dann nicht benutzt. Beziehungsweise ja, aber der Film schnell ist halt auch dann gleich, es kommt ja, aber, halt direkt so. Ja, aber ist doch geil. Ist doch geil. Es kommt, die Bärenfalle wird, wird installiert. Nee, ey. Boom. Ja, wieso findest du, ey, ich find's viel geiler, wenn die mal irgendwann am Anfang kommt. Und dann hast du noch so im Hinterkopf und wartest direkt auf, na, wann kommt's denn, wann kommt's denn, wann kommt's denn? Dann denkst du schon fast, oh, vielleicht kommt's ja doch nicht mehr. Und dann, zack, und das ist dann geil. Ja, aber das ist auch schon wieder so ausgelutscht. Das ja, aber ist das genau ist wie halt bei ausgelutscht, dass sie direkt danach kommt. Bisschen Prison Break-isch. Also, ja, hey, aber fühlt dann. Ja, aber warum? Da müssen wir aber aufpassen. Ja. Das ist davon ein Slapstick-Style. Eben. Mr. Bean ist das. Ja, geil. Weil das Ding, das dann irgendwann am Ende das Ding doch mal, ich meine, das ist genau wie bei hier, nee, nicht, wie hieß es, mit dem Haus, mit der Firma unten drunter. Ah, wie hieß dieser Horrorfilm mit auch mit Hemsworth? Ach so, du meinst Cabin in the Woods? Cabin in the Woods, genau. Wieso komme ich jetzt nicht drauf? Kevin allein zu Hause, der Nachfolger Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Mit dem Wasservieh, mit dem Meermann da, bla bla bla. Ja, genau, ja. Ja, das wäre das, was du ungefähr gesagt hast. Genau. Das finde ich witzig. Und das finde ich aber mittlerweile schon echt so ausgelutscht, ey. Das wirklich, da freue ich mich. Ja, das mag ausgelutscht sein, aber das andere ist ja genauso scheiße. Ja, aber da hat mich gefreut, dass es halt, dass es mal wieder Mut zur alten Schule bewiesen haben, weißt du? Das Ding wird eingeführt, okay, pass bitte auf. Pff. Ja, das ist einfach geil. Also zumindest in so einem Film willst du kreative Kills sehen, deswegen schaust du auch dann Horrorfilme hauptsächlich. Und dort gibt es zumindest einige kreative und auch nett. Aber nicht den kreativsten. Nicht. Oder? Weil der kreativste Ridicule ist welcher? Mit dem Becher oder? Ja, oder? Ja, ne? Mit dem Teebecher? I'm going to kill you with my teacup. Ja, von der Qualität der Becherszene war natürlich jetzt nichts im letzten, nee, wo ich dann vergleichsweise sage, es waren ein paar nette Geschichten dabei und auch dann entsprechend splatterig dargestellt, wenn es nötig gewesen ist. Obwohl ich fand, so die Qualität der Riddick-Sprüche kam nicht so auch. Die war in Ordnung, ne? Aber ich hätte da auch Rot ruhig mal. Und Spiele. Ich hätte da auch ein bisschen mehr noch gerne dann gehabt, was ja, also cleverer wäre. Sagen, so die One-Liner. Dein Kopf kommt in diese Kiste, sagt er. Ja, also die One-Liner, muss ich auch sagen, waren nicht die stärksten. Also da gab es schon echt besser. Da gab es schon bessere. Vor allem beim Spiel. Da ist auch wieder das Spiel ganz vorne, finde ich. Wenn es um One-Liner geht. Ja. Eben, das hätte es dann mehr haben können. Ich muss auch sagen, ich finde leider gegen Ende fällt Riddick echt qualitativ echt ab. Also ja, so rein, was den Unterhaltungsgrad angeht, weil ich muss sagen, der Kampf gegen Batista, der ist schwach. Da hätte ich mir einfach hätte ich mir echt ein bisschen was Besseres gewünscht, so, ja, weil das sind wirklich zwei wirkliche Kolosse irgendwie und die hätten sich auch mal echt gut irgendwie einen reinschenken können. Das ist so, ja, war fast schon ein bisschen enttäuschend für mich in der Richtung. So, was hat denn der da gemacht, der Batista, mit dem? Warum? Ja, das, ich verstehe also es auch nicht auch, ganz. Ja, ey, warum? Damit Vin Diesel zeigen kann, was er für muskulöse Trizepse hat. Also, ja, also rein charakterlich hat es nicht viel Sinn ergeben. Also ich meine, kannst du den noch komplizierter jemanden umbringen oder geht das? Oder? Ja, das sollte halt fies und cool aussehen. Also ich habe es nicht mehr. Das ist ja das Ding bei dem fies Film. Und cool sah das aus bei Fast and Furious 6, wie dieser Takedown. Ja, wo er den auf die Schulter genommen hat. Ja, Mann, ja, das war geil. Es ist ein wenig das Los der Schauspieler und Wrestler sozusagen, dass wenn sie dort reinkommen, ein bisschen was dann machen müssen, was an ihre eigentliche Technik dort erinnert. Und ey, du hast dann, was weiß ich, Bill Goldberg in Universal Soldier 2, der da einfach mal seinen Spear-Standard-Move in den Fahrstuhl rein zeigt. Ja, ja, aber da war das ja noch irgendwie von einem gewissen... Ja, oder The Rock macht den Rock Bottom in Voyager und alles. Ja, aber das hat ja noch einen gewissen Effekt gehabt, beziehungsweise noch einen gewissen Erfolg irgendwie gebracht, ja. Und in Dings, ich meine, dieses Arm umdrehen, also es ist. Ja, ich hätte lieber eine. Habe ich mir auch so wieder. Vor allem auch physikalisch so. Ja, was soll denn das? Ja, also wirklich. Batista ist ein Muskelberg und da hätte ich einfach mal so eine schöne klassische Schlägerei. Dann ey, der erste gerne Kampf dort bei gesehen. Iron Fist, Memphis Iron Fist mit Batista. Auch der zweite Kampf. Naja, der Endkampf fand ich ein bisschen schwach. Nee, der zweite ist doch der in dieser. Ist nicht, die kämpfen doch vorher schon mal, oder? Ich meine jetzt den in diesen Gassen da. In den Gassen, genau, wo diese ganzen Ist das nicht der zweite, den ich davor schon mal irgendwie kenne? Wo diese Ziegeldächer überall ja, genau. sind. Ja, genau. Ja. Den meine ich genau. Aber das ist doch der erste. Ist das der erste, ja? Ich meine, das wäre der erste von Batista. Den fand ich richtig cool. Ja, ja, der war echt cool. Weil da hat Batista kann voll so seine ganze Präsenz irgendwie ausspielen und so. Der hat sowieso eine coole Rolle in dem Film, finde ich. Ja. Also die passt gut zu ihm so. Ja. Auch wenn das Finale jetzt vielleicht nicht so geil ist. Das Finale ist halt leider auch schwach. Und aber das ist halt wieder bei Riddick auch so, wo ich denke, das wär, vielleicht kann man das auch wirklich vergleichen. Hier, Man with Iron Fist. Ja, der hat einen coolen Splatter-Gehalt, der hat echt am Anfang auch gerade richtig gute Choreografien, der hat schöne absurde Szenen, der hat einen Russell Crowe, der echt mal Bock hat, irgendwie einen Arschloch zu spielen. Und am Ende, weiß ich nicht, verkacken sie es so. Ja, also gleich dreifach. Ja, aber wirklich echt mehrfach, ja, wenn nicht sogar noch, also mindestens dreifach. Nee, aber das ist auch so dreigeteilt. Ja, und verkacken ich glaube mehr, glaube ich vier, meine doch, ich. Drei, Russell Crowe. Ja. Dann Lucy Liu. Nee, Lucy Liu ist doch vorher das mit den ganzen Lotusblättern da und den. Aber Lucy Liu kämpft doch nochmal gegen den einen Typ alleine. Mit hier, mit dem Fächer, glaube ich, wo dann diese Pfeile spitzen ja. da rauskommen. Ist das da auch mit drin? Das, ich meine, das ist da auch mit drin. Aber da, okay. ey, ja, gut, nicht, kann sein, ja. Müssen wir uns jetzt nicht mit aufhalten, so, beziehungsweise ja. Will ich mich jetzt auch nicht irgendwie streiten, ich weiß es jetzt auch nicht 100%. Ja, ich auch nicht. Aber, weißt du, und da ist das Finale so. Also am Ende von Man of the Iron Fist habe ich gedacht, hätte irgendwie ein bisschen spaßiger rausgehen können. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann bei Riddick ist halt genau das Gleiche. Weißt ja. du? Da siehst du noch diese Szene, wo er mit diesem Düsen mit dem Speedbikes da irgendwie über diese Viecher springt und so. Ja. Und dann kommt der Kampf halt mit Bautista, der ist halt irgendwie, und dann auch plötzlich bam bam ist es schon wieder vorbei so. Ja. Also dafür, dass es eigentlich das Highlight sein sollte, wo der Film dorthin arbeitet, dass man jetzt, oh, jetzt geht's erst richtig los und so weiter. So, das war bei mir relativ schnell verflogen, nachdem die Monster dann dort ankommen und so eine Handvoll Szenen dann dort gewesen sind und dann plätscherte es weiter ein wenig. Ne? Das habe ich schon gesehen, das kenne ich schon in der Art und es hatte weder diese doch interessante Reise oder interessante Struktur von dem ersten Pitch Black gehabt, sondern einfach nur ein, jetzt wollen wir nochmal Monster in der Dunkelheit zeigen und Vin Diesel. Also ich finde halt, Riddick ist eigentlich Pitch Black nur in sehr viel gedehnter. Er wurde wirklich in den ganzen Positionen, die er vertritt, so wurde er halt nochmal langgezogen. Wobei ich halt, wie gesagt, finde, dass Pitch Black auf jeden Fall den besseren Monsteranteil hat. Also ich finde auch die Viecher in Pitch Black irgendwie geiler. Ja, gerade die Szene, ey, wenn sie da. Weil man die auch nicht so sieht. Ja. Ich finde, das ist halt schwierig dann bei Riddick, okay. Weil man die halt wirklich immer ganz sieht so. Aber ich muss schon sagen, ich fand am Anfang die Szene in dem Tümpel, ja, wo das Vieh zum ersten Mal auftaucht. Das war nicht schlecht. Das fand ich schon cool. Abgesehen von der Tatsache, dass der Tümpel auf einer Zentimeterstelle 30 Meter tief sein muss. Und 2 Zentimeter weiter schon wieder nur bis zur Schuhsohle irgendwie reichen. Popcorn. jetzt kommt's. Jawohl. Ey, pass auf. Ey, wie er dieses Ding jetzt da draufstellt, das ist so geil. Joey Howard Carpendale ist zu Ende gegangen und jetzt läuft gerade La Boom die Fete. Das ist, glaube ich, die zweite, der Teil, oder? Die Fete geht. Ey, das ist die beste Stelle. Ist das der zweite? Das ist die beste Stelle. Ja, und wir sind jetzt gerade in der berühmten Kinoszene. Ja. Wo Vic mit ihrem Herz allerliebsten irgendwie einen Film gucken will. Und mit seinem zarten Pflaumen. Ja, und alle sind ganz ungezogen, bis auf Gott. Die beiden halt. Und ein netter junger Mann hat die glorreiche Idee, eine Popcorn-Schachtel von unten zu öffnen und sie direkt auf seinen Hosenschlitz zu stellen. Ja. Und nicht nur auf den Hosenschlitz. Ja, auf seinen geöffneten Hosenschlitz. Ja, und ey, du musst dir halt physikalisch jetzt überlegen, wie er das Ding da reinkriegt. So, das ist das Loch. Das ist das Loch. Guck mal hier, wie groß es auch ist. Und da steht Superchip steht auch noch drauf. Jetzt Den Hosenschlitz auf. Jetzt holt er seinen Schniedelwutz raus. Einmal kurz aufgemacht, der so, ja, und jetzt von ganz oben draufgestellt. Hier. Okay. Da war doch nichts, da war Luft. Ey, er stellt es wirklich einfach nur drauf, ey. Okay. Und was muss das auch für ein Film gewesen sein, dass er da seinen Jungen steht? Okay, und jetzt? Aber der andere junge Mann ist auch nett. Ja. Der, also. Ach, und. Der etwas farbige Junge, jetzt wurde es realisiert. Was? Du Schwein! Und der lacht. Und er lacht sich schön ein. Er lacht sich so schön geil, scheckig. Einmal an die Nudel gegriffen. Er hat den schon mal irgendwer gebracht von euch, den Scherz? Nee, leider nie. Nee, ich auch nicht. Aber es einmal an die Nudel gegriffen. Ey, wenn das jemand schon mal gemacht hat, ohne Scheiß, dann schreibt das mal in die Comments, ey. Ich will mal wissen, ob jemand diesen Witz gemacht hat. eine Popcorn-Schachtel unten aufzuschneiden und die auf seinen Hosenschlitz zu stellen. Der kriegt auf jeden Fall von mir fette Props. Ich wollte es machen, habe aber das Loch in der Schachtel vergessen. Ja, oder die Schere mitzubringen. Ja. Also wenn du jetzt so wie er da am Start wärst, dann bräuchtest du, glaube ich, das Loch noch nicht mal machen. Könntest du noch einfach nee, so der, draufschieben. Ja. Der hat aber gesagt, okay, jetzt. Na. So, na gut, egal, wo waren wir denn jetzt? Apropos Fleischbeitel. Achso, aber was ich gerade noch sagen wollte. Ja, Vin Diesel war natürlich, es ist eine Selbstverstellung des Charakters natürlich gewesen im großen, der Film. Also, ich meine, ich finde der dritte Riddick, also wenn was am auffälligsten über allem ist, ist auf jeden Fall das nochmals gesteigerte Selbstdarstellungspotenzial von Vin Diesel, von Weasel. Der Unterschied zwischen dem ersten Pitch Black und jetzt dem Riddick ist eben, dass da 10 plus Jahre an Diesel konnte nachdenken darüber, wie geil er diesen Riddick inszenieren will, da gewesen ist. Und wie geil er mittlerweile selbst ist. Genau, ne, und so, ja, wenn stimmt, du, es ist ja von dieser Schule dann dort geprägt, wenn du irgendetwas lang genug erzählst, dann werden auch andere Leute es glauben, ja, und wenn immer diese Heldenverehrung im Film um Riddick dumm gemacht wird, dann, ja, dann nehmen wir das für bare Münze als Zuschauer. Riddick kann ja nur der geilste dort sein. Ja, und es ist natürlich auch diese Nummer, dass er so geil ist, dass er eine Lesbe dort umkehren kann, alleine durch seine Anwesenheit. Ja? Und vor allem, rein von der Sache, Katie Sackhoff erwähnt einmal im Film, dass sie eine Lesbe ist. Ja? Das hat an sich keinerlei Relevanz für die anderen Szenen, die dort ist. Es wurde wohl nur gesagt, damit es noch härter wirkt, dass er sozusagen, dass sie dann auf ihn steht auf einmal. Sie ist ja auch, also ich meine, es wird ja nicht nur gesagt, sie ist ja auch ganz einfach mal eine Lesbe. Also ich meine, guck dir die mal an, es wie das das ja spielt. Das ist ja, ja also so, das schreit ja förmlich aus, also wie das geschrieben ist, halt schreit ja aus allen Poren hier, ich bin eine Lesbe. Ja, klar. Und sie sagt dann auch nochmal explizit, wo man ja jetzt vielleicht noch sagen könnte, okay, das hat sie nur gesagt, um nicht mit ihrem Chef da rum... Zumindest, aber du, wenn es nicht ausgesprochen wäre, kannst du das natürlich auch als er sie ist konzentriert und Butch oder irgendwie sowas von mir aus, kann das ein bisschen so zweifelhaft dann in der Form bleiben, dass es am Ende dann anders wird. Aber so hat es ein bisschen faden Beigeschmack, dass sie sich selbst auch hier als den Lesbenumdreher dann darstellt. Ich kann einfach nicht verstehen, wie das irgendwo durch irgendeine Abnahme kommt. Weil durch die Dieselabnahme ist ganz gegangen. Ehrlich. Ja, Mann. Also ist ausführender Produzent. Ich gebe dafür eine Popcorn-Schachtel hoch. Alter, Vin, ey. Das geht heutzutage nicht mehr. Das kannst du Leuten nicht zeigen, ey. Wir sind in einer aufgeklärten, halbwegs aufgeklärten Welt leben wir hier. Da kannst du den Leuten nicht erzählen wollen, dass Lesben eigentlich gar nicht richtig lesbisch sind, sondern die werden auch ganz normal hetero, wenn du einfach cool noch bist. Das ist so bescheuert. Und männlich. Ja, natürlich, männlich, und du musst einfach nur richtig cool sein. Du bist dann nur wird so auch lange jede Lesbe wieder eine gute alte Hete. Ey, das ist echt so dermaßen bescheuert. Da habe ich echt im Kino neu gedacht, ey, nein, bitte nicht, ey. Und dann auch, wie die das ausgeschmückt haben. Echt, da könnte ich ausrasten. Zum Schluss, wie die da... Zum Schluss dann noch, wie die noch, am die Seil hängen. Noch so, dann wie, pass auf, die sagt, das Behindertste von allem ist, da sagt die... Der sagt, nee, Santana gibt ihr den Befehl, ja, pass auf, und wenn ihr Riddick, wenn du den irgendwie siehst, dann musst du ihn sofort abschießen. Und sie sagt noch so, da darf ich ihn dann vor noch vögeln oder so, oder bevor oder danach ich mit ihm geschlafen habe, oder irgendwie so eine Scheiße. Ja, irgendwie sowas, ja. Also, und wo die dann da zum Schluss an dem Seil hochfahren ja, und... Oh, ja, es wird... Was sagt er doch? Ich hab dir doch gesagt, du sitzt am Ende auf meinem Schoß oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, sagt sie, ja. Zu ihm, glaube ich. Ja, es gibt auf jeden Fall Powerflirting. Ja, ich meine, ihr habt den beide auf Deutsch gesehen? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ja. Ja, ich habe den halt auf Englisch gesehen und da war das gar nicht so präsent irgendwie. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Beziehungsweise ich habe halt gedacht, ja gut, ey, komm, ob sie jetzt gevögelt haben oder nicht, scheiß drauf, ey. Und selbst wenn er sie rumgekriegt hat, ist ja, es halt Riddick. Ich weiß nicht, ob es so eine Intonationssache gewesen ist, aber es ist auch was einfach, glaube ich, auch, siehst du wahrscheinlich auch bei vielen Filmbesprechungen, so ein Punkt, der vielen einfach aufgefallen ist, dass das Quäntchen hätte nicht sein müssen. Nee, ey, der hätte vieles nicht drin sein müssen. Er nutzt wirklich jede Gelegenheit, um entweder einen coolen Spruch abzulassen oder irgendeine coole Pose abzulassen oder an den Start zu bringen. Ja. Ich meine jetzt mal ehrlich, was war das? Da fängt er doch auch irgendwann mal, fängt er so ganz dumm den Knochen, glaube ich, auf oder irgendwie fängt er irgendwas auf hinterm Rücken. Irgendwie. Ja, genau, stimmt. Und schleudert es irgendwie wieder ins. Das ist so behindert. Das sieht einfach nur fürs Bild gut aus, beziehungsweise die denken, es sieht fürs Bild gut aus. Aber es wird kein Mensch im Leben so machen, wenn er irgendwie effektiv und schnell irgendwie sein Leben retten muss. Also ich hatte am Ende des Films das Gefühl, der ist insgesamt ein bisschen redundant eigentlich gewesen. Er ist maximal dafür da gewesen, Riddick den Charakter wieder einzuführen, bevor dann im vierten Film dann wohl Vin Diesel sich sagen kann, jetzt führe ich dann meine Story fort, jetzt kommen wir nach Furia, jetzt machen wir das und das und das dort. Was er aber schon gut, also man, also bei dem Gehate muss man jetzt auch sagen, nee, die Figur Riddick ist wirklich wieder cool halt. Auf jeden Fall. Ich sage auch nicht, also ich hätte mich gerne im Kino noch ein bisschen mehr unterhalten, aber ich bereue es jetzt nicht, den geguckt zu haben. Er ist auf jeden Fall ein besserer Film als The Chronicles of Riddick. Auf jeden Fall das, und ich meine, er hatte halt den Vorteil, dass Chronicles of Riddick irgendwie auch echt nun mal ein kompletter Griff ins Klo war. Ja. Und ins galaktische Klo. Und dadurch waren meine Erwartungen auch wirklich gering. Ich habe den Trailer gesehen, da wurde gut gesplittet, alles klar. Gucken wir uns mal wieder so einen kleinen, feinen Sci-Fi B-Film-Splatter an. So, kein Problem. Ich hatte halt wirklich die Erwartung, dass das so ist wie der erste. Und das war er, finde ich, auch. Also von vorne bis hinten, auch gewollt. Er wollte wirklich wieder das sein, was der erste Film war. Das hat er, finde ich, in dem Subtext immer, das wurde manchmal sogar gesagt, wie gesagt, wie am Anfang, fand ich. Das war so eine richtig klare, deutliche Message an den Zuschauer. Hier, wir wollen wieder das machen, wie es am Anfang war. Und das, fand ich, hat er gut durchgezogen. Ja, vor allem ich finde sogar halt dann den Mut besessen, auch ein bisschen nochmal das auszuschmücken. Also so sinnig wie sinnlos. Ja, also es gab halt wirklich, ich fand die Szene vor dem Schrank, fand ich halt einfach vom Timing her, wie von der ganzen Länge her, viel zu übertrieben. Sie hatte ein bisschen was Fremdkörperartiges dort, als sie da gewesen ist, aber es war zumindest irgendwas, wo du dann wieder investiert sein kannst. Seine Kumpel waren halt geil. Mach doch. Zieh ab. Jo. Wir können dich eh nicht leiden, also scheißegal, ob das Ding jetzt scharf ist oder nicht. Mach mal auf den Schrank. Alles gut. Alles gut. Ja, jetzt bin ich aber halt gespannt. Ich meine, ich auch. Also Riddick war ja schon so ein kleiner Überraschungserfolg. Hat es ja auf Platz 1 auch bei den Amis dann geschafft. Er hat es auf Platz 1 geschafft. Also rein einspieltechnisch, es passt schon, dass er jetzt hier einen Bruchteil des Budgets gehabt hat. Ich glaube, der ist so, was die Millionenzahl angeht, knapp über dem Budget des ersten Pitch Black dann gewesen. Kann man natürlich mittlerweile durch die Tricktechnik ein bisschen mehr Glitz und Glanz für das Geld daraus bekommen, aber das Geld müsste er wieder eingespielt haben und auch weltweit sogar dann noch, dass zumindest dann auch Geld übergeblieben ist, dass es auf jeden Fall lohnt, dass dann noch ein Film mindestens auf diesem Niveau dann in Auftrag gegeben wird. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder als Anlass genommen wird von Diesel, okay, jetzt können wir wieder groß, jetzt können wir wieder breit denken. Ne? Und dann. Ich hoffe es halt auch nicht. Ne? Also wenn er jetzt meint, wirklich hier, okay, jetzt habe ich wieder die Eier und jetzt kann ich es auch raushängen lassen. So. Also ich habe ein bisschen Angst davor, wenn wir zu Furia oder sowas dorthin kommen, weil dann auf einmal Zeug abgeht, was sich Diesel vielleicht so seit x Jahren denkt und dann haben wir so eine Midichlorianer-Situation. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass die blöde Tussi, der ja noch lebt. Und Kyra? Ja, nee, nicht Kyra, halt die neue, die Lesbe. Achso, Kelly Sackhoff. So, ja. Und jetzt muss ja folgendes, nach Riddick Codex muss ja jetzt folgendes passieren, die muss ja jetzt in den nächsten Filmen auch wieder mitspielen. Weil sonst hätte sie ja vorher sterben müssen. Das ist ja bei den anderen Filmen auch so gewesen. Vielleicht stirbt Olle sie Kyra am Anfang. Jack musste auch nochmal auftauchen dann. Und das heißt, die spielt dann auch wieder mit und dann hast du die ganze Scheiße mit dieser blöden Lesbennummer, hast du dann im nächsten Film auch noch drin, zwangsläufig. Also, ich mag Kelly Sackhoff, also ich finde die jetzt nicht schlimm. Ich hätte jetzt auch nichts. Aber diese Story von ihr ist halt so scheiße. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn sie zumindest dann nochmal auftaucht, wie sie verbauen oder ob es, vielleicht ist es ja auch ein bisschen so wirklich wie bei Jack, man kann ja sagen, wie alt müsste Riddick eigentlich sein, ja, um ihn drumherum wachsen alle auf, werden von kleinen Mädels zu erwachsenen Frauen, wahrscheinlich also im nächsten Film ist. Die ganze Riddick-Saga spielt über einen Zeitraum von 13 Jahren, glaube ich. Aber 13, jetzt bis 13. zum dritten? Ja, also, ja. Weil ich glaube, es liegen zwischen dem ersten und zweiten liegen irgendwie 5 Jahre und zwischen zweiten und dritten sollen auch nochmal 5 liegen oder so. Aber dafür ist Jack dann mindestens für 10 Jahre wie gewachsen auf zwischen 13? Den 5. Naja, also sozusagen mit den Jahren, die der Film dann sozusagen ist und dann nochmal 5 Jahre dazwischen. Und dann. Ach, Riddick? 3? Also 10 plus 3. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht ist es der Charakter von Katie Sackhoff dann eine alte Oma und es wird erklärt, dass Furianer die altern anders. Ja, oder irgendwie das wird auf jeden Fall so erklärt. Ja. Aber spielt der zweite 2 Jahre lang, oder was? Nee, der erste spielt sozusagen immer in einem Jahr, dann vergehen 5 weitere Jahre und dann kommt der nächste, dann vergehen wieder noch weitere 5 Jahre und dann kommt der dritte. Also wären wir dann sozusagen im 13. Jahr. Im verflixten 13. Jahr. Aber ein Riddick-Film soll über 1 Jahr lang gehen, zeitlich gesehen. Naja, zumindest vergehen dann danach halt weit 5 weitere Kalenderjahre, bevor der nächste kommt. Das ist mir schon klar. Aber zwischen 5 und 5 und 13 liegen halt nochmal 3 Jahre. Ja. Ja, also geht der zweite Teil über so lange Zeit. Du siehst ja, wie viele Plätze. Ja, also auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass das 13 Jahre umfasst, diese Zeitspanne bei Riddick. Okay. Also der erste Riddick-Film ist ja relativ klar abgegrenzt, wie lange der dauert. Beim zweiten kann ich mir durchaus vorstellen, weil er so enorm bei den Locations hin und her springt und dort viel passiert. Das kannst du eben nicht alles innerhalb von einer Woche dann abgelten. Und bei 3 ist ja sowieso auch klar abgelegt, dass dann 6 Monate am Anfang und dann plus das, was danach passiert, noch dazu kommt. Also da hast du vielleicht deine 3 fehlenden Jahre dann da auch noch raus. Gucken wir dann, je nachdem, offiziell angekündigt ist ja, glaube ich, noch nichts in der Form, ist ja auch gerade erst relativ frisch draußen. Also aber Triple X3 will er jetzt machen, ne? Was er mit Ice-Tea, oder? Nee, aber ich glaube, als nächstes war Triple X... Ice-Tea, ja, und seiner Frau. Ja. Coco. Coco ist dann der Coco Beware. Der Rambock. Das ist ein Schlauchboot, das Lied. Silikon schwimmt oben. Unser Rettungsboot, Coco. Halt dich dran fest. Ey, die Eier müsste man mal haben, das zu machen. Ey. Ich meine, das Coco wird es auf jeden Fall mit sich machen. Das hört sich eher für mich wie so ein Scary-Movie-Gag an oder sowas. So, ich habe zum Glück den Rettungsservice. Nee, das wäre mal ein guter. Ich würde es witzig finden. Wie mit Carmen Electra. Scary Movie hat sowieso immer gute Gags. Silikon. Ja, die besten Gags. Ja, meine Babys Kralle. Schlagen, Babys anzünden. Meine Kralle. Ja. Nee, ohne Scary Movie, finde ich, wäre die Humorlandschaft auch echt einen guten Kontinent einmal. Gut, solange es nicht dann auf Epic Movie... Dann würden so Filme wie Meine Frau, die Spartaner und ich stärker wiegen. Gott, ne? Auch damit. Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben eh schon kreuz und quer uns hier akustisch bewegt und lass uns diesen Podcast mal zu einem Ende bringen. Aber ich glaube, mittendrin ging es mal um Riddick, meine ich. Ein bisschen. Also von den 2+ Stunden, die wir gerade hier hatten, sind mindestens 14 Minuten. Howard Carpendale. Nein, 14 Minuten Riddick, 64 Minuten Carpendale. Ah, okay. Und sind nochmal 13 Minuten über die Frisur alleine dann gewesen. Aber ey, vielen Dank, Tim, vielen Dank, Daniel, dass wir dann nochmal die Gelegenheit genutzt haben. Ich glaube, das hat sich eben angeboten, da mal einen unterhaltsamen Talk zu haben. Ich fand's witzig. Ich meine, wie gesagt, man kommt auch nicht so wirklich oft dazu über, ja, so diese, wie soll man sagen, Nischen-Mainstream-Filme zu reden. So. Ja, aber das finde ich ja das Schöne daran. Wir haben natürlich eh sehr viele Themen, die wir dann machen können und so weiter. Aber manchmal haben wir auch ein bisschen Bock, ey, da gibt es viel drüber zu quatschen. Lass uns mal in die Richtung reden. Lass uns da mal ein bisschen drüber unterhalten und mal gucken, was sich dabei ergibt. Weil jeder kann über Willis quatschen, jederzeit. Wir zwar auch, aber warum man nicht über Diesel? Ja, genau. Na, wir tanken ja super. Ist ja bei uns einfach so, wir reden halt diesen Talk, ne? Ja. Wir haben es ja auch eh, oft ausgeführt, im Grunde würden wir diese Gespräche eh haben. Ich halte einfach nur mal ein paar Mikros rein, im besten Fall. Wahrscheinlich, ja. In der Form. Wahrscheinlich. Na? Ja. Nun denn? Gut, nun denn. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt. Die ganzen Aufgaben, die gegeben wurden in den Comments, ja, warten wir alles. Was war das? Ja, werden wir gucken. Wir fragen euch ab. Wir fragen nachher ab. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder wahrscheinlich mit dem Gaming-Thema. Und wenn ich wahrscheinlich sage, wahrscheinlich nicht. Weil ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt, aber wir werden es sehen. Ich hätte ja noch so ein paar Sachen, ne? Ja, was denn? Verspreche ich schon mal, damit ich dann den Hass abbekomme. Jackie Chan. Oh, ja. Nicolas Cage sowieso. Stallone. Mark Wahlberg. Nein. Nein. Sag doch mal, was er gemacht hat, dass du Good Vibrations unterschrieben haben wolltest. Ich hab's ja nicht gemacht. Hast nicht getraut, aber auch zu Recht. Ich glaube, der hätte es nicht gemacht. Ich hab's ja nicht gemacht. Ich habe bisher nur Robert Zemeckis gefragt, ob er mir zurückgezogen hat. Ob er dir Good Vibrations unterschreibt. Genau. Hier, bitte. Ist zwar nicht von dir, aber gib mir ein Autogramm. Ich hab grad nichts anderes dabei, ey. Kannst du vielleicht da auch unterschreiben? Aber Robert Zemeckis hat es auch echt wirklich bereitwillig gemacht, beziehungsweise er hat kein Problem damit gehabt. Also normalerweise sagen die immer, ja, bitte nicht und keine Fotowünsche und Autogramme und Station-IDs und so, bitte nicht irgendwie anfragen, beziehungsweise sind per se nicht erlaubt. Mhm. Aber da habe ich gemeint, ey Leute, bitte, ist es irgendwie möglich? Ich weiß, wenn es nicht möglich ist, ich halte meine Fresse und so weiter, aber wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, bitte sagt mir Bescheid, ich bringe meine Box mit. Und Kai, mein Ansprechpartner von Fox, meinte damals so, ey, der wird da schon nichts sagen. So, ja, also das ist schon öfter mal passiert, ja, dass ihn da Leute gefragt haben und der war eigentlich bisher immer sehr nett dazu, zu denjenigen. Ich kann mir das sehr, also das ist bestimmt eine sehr delikate Sache, da muss man, wenn dann überhaupt wirklich das dann so besteht, mal konkret nachfragen also, und nicht dann überraschen. Ich sag auch so, Klar wäre es cool gewesen, ein Foto mit Bruce Willis zu haben. So, ja. Absolut. Aber nachdem ich die Sachen von Kevin Smith jetzt gehört habe, passt besser nicht nachfragen. Ja, aber weißt du, da komme ich nicht auf die Idee. Bei Robert Zemeckis war das für mich irgendwie nicht so das Thema. Weißt du, das wollte ich unbedingt haben und habe halt auch, wie gesagt, freundlich angefragt. Ja, es gäbe manche Sachen, wo du einfach dann irgendwie, ich muss jetzt über meinen Schatten springen und das mal versuchen, auch wenn ich grauenhaft auf die Fresse fallen kann. Ja. Da sind wir auch wieder bei Moneyboy, ne? Ja. Okay, ja. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Dann bring uns raus mit dem Jumper-Freestyle. Stehe ich bei Ihnen schon mal. Ja, aber nochmal zum Ausstieg. Also mein ist steifer als ein Leichnam, Baby, denn du hast einen super nice Booty in Pants. Und wenn du sagst, ich will dich nie mehr wiedersehen, dann will ich das verstehen. Wunderbar. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Okay, dann mache ich den Renegade einfach. Jetzt sind wir ja im Podcast, ne? Jetzt sind wir im Podcast, ja. Das finde ich geil. Denver Clan, Alter. Denver Clan, eine super Serie. Habe ich immer geschaut. Ich habe Dallas und Denver Clan. Ich fand... Alter, mach das an. Was, Howlcast? Ja, Mann. Hello again. Ich sag einfach... Oh, cool, ey. Das ist so richtig geil. Ist es auch zu spät? Boah, der geil, der Porno, die Porno-Baseline. Wir wollten den Fernseher als Informationsquelle benutzen, jetzt gucken wir Howard Carpendale. Ey, kannst du das nicht so als Intro-Musik nehmen? Für den Podcast? Ja, du musst jetzt noch reinsingen und dann blende ich von dem richtigen Lied in deinen Gesang. Ja. Und dann wieder zurück. Nachts, wenn alles schläft. Ey, wie kann man denn das nicht gern haben, ganz ehrlich? Guckt euch das doch mal an, diese Unschuld. Dieser Schnurrbart, ja. Guck mal, da war die Welt noch in Ordnung, ey, ohne Witz. Ach, Mini-Pli und Schnurri, super. Das ist Wolfgang Petri. Der Schnurrbart. Guck mal, wie perfekt diese Frisur ist, Alter. Das ist ja voll der Helm. Der Schattenwurf ist auch wie gerendert. Das ist voll der Helm. Ja, das kannst du so abnehmen wie Darth Vader. Ja, das war noch hier das gute alte L-Net, Mann. Das ist ich hätte gedacht, L-Net drin. Der TÜV kann es abnehmen, ja? Damit sind sie straßensicher. Drei Wettertaft. Ey, der sieht ein bisschen so aus sicher. Wie der Helm von den Kampf der Galaktiker. Nee, Helm von, statt das wie die Anubis-Helme. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Helm von den Rebellen von Star Wars, ey. Ja, oder so. Dieses weiße Ding, weißt du, mit den roten Streifen. Ist das Bubi Fett oder was dann?